Moin Moin und hallo zu, nach langer Zeit wieder mal einem Podcast für derwesten.de. Hallo. Ich bin Bevor ich mich vorstelle, möchte ich... Hallo. Möchte ich erstmal meine Ich bin Uke, das ist mein Freund Budi. Hallo Uke. Na Budi? Geht's dir gut, Uke? Ganz gut so. Ich freue mich. Und hier ist auch noch Nicole. Hallo ja. Nicole. Hallo Nicole. Hallo, ich bin ganz erfreut, dass wir heute in dieser Runde zusammensitzen. Mit Premiere. Gregor? Ja, mit Gregor. Gregor Ach, ich bin auch noch dabei. Ja, hallo Gregor. Sehr gut. Guten Tag. Ja, wie ihr schon gehört habt, der Budi, der Uke und die Nicole in einem Podcast-Raum sitzt da der Gregor und redet komisches Zeug ins Mikro. Ja, wir sind ja auch ein bisschen nervös. Es lange Zeit Pause. Stimmt. Ja, ich dachte, ich kann das eigentlich wieder aus dem Ärmel schütteln, aber anscheinend klappt das nicht mehr so gut. Kurze Ärmel. Ich habe auch kurze Ärmel an, ja, wahrscheinlich das ist das Problem, was dabei ist. Ja, wir haben seit einiger Zeit keinen Podcast mehr gemacht, was der Westen.de angeht. Das war ja, glaube ich, das letzte Mal Nicole über DLC, wo wir das vor einigen Monaten gemacht haben. Und in Sachen Game One haben wir auch eine kleine Pause eingelegt in der wohlverdienten Sommerpause für die meisten Leute, die mal ein bisschen Sonne tanken konnten, ein bisschen Ruhe haben konnten. Arbeitslosigkeit, all diese Geldmangel, Sachen, ja. All diese netten Sachen, die man sich sonst gar nicht leisten kann. Richtig. Aber jetzt sind wir, ja, jetzt kommen wir alle wieder langsam zusammen und uns hat auch ein bisschen wieder das Redefieber gepackt. Uke, du guckst mich sehr komisch an. Ja, das kommt, weil wir auch in der letzten Zeit so wenig reden konnten. Weil wir reden ja ausschließlich in Podcasts, weil wir können das gar nicht mehr anders verständigen. Das stimmt, in der Zeit sind wir einfach immer nur still. Natürlich war das daraufhin gemünzt, dass wir natürlich keinen Podcast machen konnten, weil alle in alle Windrichtungen. Ich war zum Beispiel in Schottland. Du warst zum Beispiel in Schottland. Ja, da wollte ja diese ältere Frau wollte mich mit ihrer Tochter verkuppeln. Stimmt, das hattest du erzählt. Aber darum geht es wahrscheinlich in diesem Podcast gar nicht. Ich könnte einen Podcast drüber machen. Das der ältere Frauen in Schottland Podcast. Ja. Ja. Ich war zum Beispiel in Bad Oeynhausen. Das war auch sehr schön. Ich bin auch ein paar Mal durchgefahren. Sehr gut. Ja. Aber da gab es wenig Frauen, aber da gab es alte Freunde, mit denen ich damals immer StarCraft zusammengespielt habe. Oh, dieser Überleitungsmensch. Unglaublich. Ja. Ich strecke mich nochmal ein bisschen. Uke, wie war das in Schottland nochmal? Also, in Schottland fand ich es zwar ganz gut, aber es war schade, dass ich da noch kein StarCraft spielen konnte. Wusstet ihr, dass Schottland mit dem gleichen Buchstaben anfängt wie StarCraft? Und auch mit dem gleichen Buchstaben, nee, nicht aufhört. Schotz, die erste Silbe hört mit dem gleichen Buchstaben auf wie die zweite Silbe von, ne? Und das kann kein Zufall sein. Nein. Ja. Ich dachte eigentlich, Podcasten ist wie Fahrradfahren, dass man es gleich wieder kann. Aber ich muss da, glaube ich, noch ein wenig üben dann wieder. aber danke, dass ihr mir Hilfestellung geleistet habt. Genau das ist nämlich das Thema, weswegen wir zusammengekommen sind. Die liebe Nicole hat uns nochmal gebeten, anlässlich des größten Ereignisses in Sachen PC-Spielen dieses Jahres. Es wird, glaube ich, auch in der Hinsicht auch wirklich kaum was Vergleichbares mehr kommen. Seit dem 27. Juli ist es soweit, die Server sind endlich geschaltet. Man kann ganz offiziell ohne Beta-Accounts, ohne irgendwelche Tricksereien, die man machen muss, dann StarCraft 2 spielen. Ja? 10+ Jahre ungefähr, ja, nachdem die Leute gehofft haben, dass da ein neues StarCraft kommt, ist es soweit. 12 Jahre. Also 98 war StarCraft 1 und Brood War ist dann so 99 in Richtung 2000 gekommen. Nee, ne? Tatsächlich noch im gleichen Jahr. Echt? Ist auch noch Ende 98 in den USA rausgekommen und die Hardcore-Cracks haben sich das natürlich da schon irgendwie bestellt. Mhm. Und aber es ist wirklich eine lange Zeit her und der erste Käufer, das hat man auch in diversen Internetseiten oder da konnte man es lesen, der erste Käufer in Singapur hat auch erstmal rotzefrech angefangen zu heulen, als er die Packung in der Hand hielt. Einfach angefangen zu weinen. Man kann es nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also das ist so eine Faszination. Wir haben in leicht andere Konstellationen ja in Sachen Game One Podcast schon mal über Strategiespiele geredet und speziell auch über StarCraft 1, was da die Faszination ausgemacht hat. Und es gibt ja neben, sagen wir mal, was jetzt den E-Sport und das Multiplayer-Gaming angeht, neben sowas wie Counter-Strike, was jetzt mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr ganz, ganz so groß ist wie vor ein paar Jährchen noch, keinen vergleichbaren Titel wie StarCraft, der sich ja so extremst gehalten hat und ja speziell in Gegenden wie Südkorea dort so eingeschlagen hat, dass es da TV-Sender gibt und professionelle Ligen und Pro-Gamer, die dann auch wahnsinnig viel Geld damit verdienen und Fernsehübertragungen dann durchführen von StarCraft. Der Präsident ist, glaube ich, auch so ein StarCraft-Spieler, ne? Welcher? Der südkoreanische Präsident? Ja, nicht der nordkoreanische, der südkoreanische. Ja, vielleicht spielen die ja gegeneinander und wissen es noch nicht. No? Der nordkoreanische, er wird cheaten. Aber, nee, habe ich irgendwo gelesen. Ja, es könnte ja durchaus eine Voraussetzung sein, ja? Wenn du gewählt werden willst, musst du auch gut in StarCraft sein. Ey, ich finde das gar nicht so schlecht. Das sollten wir in Deutschland übernehmen. Sehr gerne sogar. Ja, ey, das drückt natürlich aus, dass jemand ein gutes Hirn hat, ne? Und dass er ja, auch gut, strategisch. Aber ich finde, das müssen so verschiedene Parteien, die müssen dann auch gut gebalanced sein, so, ne? Ja. CDU und SPD und FDP und so, das muss schon irgendwie gut aufeinander abgestimmt sein. Wer wären denn, ich glaube, die CDU wären so eher die Zerg, oder? Och, die Linken. Stimmt, die sind noch zu klein für die SPD Zerg. Und die Linken müssten so die Zerg sein, weil die ja so dieses Gemeinschaftsverständnis haben und so diesen sozialen Umgang miteinander, wie das bei den Zerg ja immer der Fall ist. Die Grünen sind auf jeden Fall die Protoss so ein bisschen, also ja, stimmt, ja. Schon sehr, sehr naturverbunden, aber bei weitem nicht so, wie sagt man das, mystisch. Das wäre echt cool. Stell dir das mal vor, das würde viel mehr Spaß machen. Ja, sag ich auch die ganze Zeit. I bring doom. Hallo, na? Ja, hallo Joschka. Joschka, na? I bring doom. I am immortal. I have returned. Würde mir gefallen. Und die Restparteien sind dann in den Tyrannen vereint, oder wie würde das aussehen? Ja, alle korrupt. So. Ja, wie wollen wir anfangen? Das Thema ist riesengroß. Das Thema ist riesengroß. Deshalb, ich würde, glaube ich, am sinnvollsten finden jetzt natürlich, wir alle hier haben auf die eine oder andere Art natürlich jetzt mit StarCraft 2 zu tun gehabt. Einige aus professionellem Interesse, weil es eben das große Ereignis jetzt hier ist, was das Gaming angeht. Ich bin selbst persönlich kein allzu großer StarCraft-Fan. Einfach auch, was ich dann auch immer natürlich dazu sagen, was nicht an StarCraft liegt, sondern... An dir. Es liegt an mir, ja, weil ich bin einfach kein RTS-Fan. Also ich mag keine Echtzeitstrategie. Und mir ist natürlich dann die Faszination und der Hype nicht in Gang, der jetzt wirklich grassiert, und zwar richtig grassiert, weil ich habe ein bisschen erwartet, ganz ehrlich, jetzt, wenn StarCraft 2 offiziell dann draußen ist, dass vielleicht ein bisschen die Ernüchterung dann einsetzt. Von wegen, hey, die haben echt viel versprochen, die Erwartungen waren ja so extremst hoch. Apropos nüchtern, Simon ist da. Hallo Simon! Ja, aber nicht nüchtern. Ja, nee, red mal weiter, ich finde das total interessant. Ich habe gerade so ein Special über StarCraft gelesen mit 20 Seiten, deswegen weiß ich alles. Also wenn ihr Fragen habt, wendet euch an mich. Ja, du kannst ja einfach dann immer Leuten das Mikro entreißen und reinschreien. Genau, immer wenn wir Fehler machen. Ich habe keine Ahnung. Aber nein, das ist jetzt nur, also wie ich gerade erwähnt habe, das ist so die Ansicht von einem Gamer, der jetzt nicht unbedingt auf StarCraft gewartet hat, wie ich, ne? Dass ich gedacht habe, dass jetzt wieder ein bisschen Backlash kommt, weil diese Erwartung kannst du eigentlich nicht erfüllen, egal wie gut du bist. Selbst Blizzard sollte das eigentlich nicht können. Aber ich wurde anscheinend eines Besseren belehrt, weil alles, was ich von, speziell würde ich dich jetzt mal, Budi, erstmal fragen, gehört habe, was StarCraft 2 angeht, jetzt wo das richtig losgegangen ist, ist einfach pure Begeisterung. Ja, das ist ja auch selbstverständlich. Gut, also aber seine Begeisterung war ja schon, bevor er das Spiel überhaupt kannte. Und das ist halt auch, also ich muss jetzt auch mal wirklich aus der Plauderkiste tratschen. Mach. Ich finde es sehr traurig. Ich habe wirklich jahrelang, habe ich immer wieder die Fahne hochgehalten und mich geärgert über Leute, die das Prinzip von StarCraft Blue World noch nicht verstanden haben. Mhm. Warum es wirklich so ein großartiges Echtzeitstrategiespiel ist oder generell. Was ist denn das großer Prinzip? Titel? Lass mich doch mal ausreden, Uke. Entschuldigung. Und dann sind immer wieder Leute wie Uke gekommen, die einfach nur zwischengefunkt haben und überhaupt gar kein Interesse daran hatten, es zu verstehen. Und jetzt ist es halt so, alle in der Redaktion haben es gespielt, alle haben es auch schon durchgespielt und ich bin wirklich der Einzige, der noch nicht so weit ist. Das Nein, ich hab's auch noch nicht durchgespielt. Oh, schäm dich, Nicole. Oh. Raus. Achso, ja, ich auch nicht. Ja. Komm, wir gehen raus. Nee, es ist, mich freut es persönlich, total. Mich freut es wirklich, dass viele Skeptiker, die vielleicht auch nicht ganz so intelligent sind wie Uke zum Beispiel, am Anfang nur gesagt haben, ist ja immer nur so hier, das ist alles uninteressant und naja, jetzt sitzt er hier und tut seiner Meinung kund über StarCraft und das ist schon ein höheres Ziel, kann man nicht haben. Also ich habe damals auch sehr viel StarCraft gespielt. Also ich kann nur erzählen, 2002 hatte ich weder Fernseher noch Radio. Nee, Radio hatte ich. Mhm. Und ich hatte nur meinen uralten Aldi-Laptop von 1998. Das Einzige, was ich spielen konnte, war StarCraft. Und dann habe ich ordentlich doll häufig gespielt. Verdammt, das wusste ich nicht. So. Das ist aber auch das Tolle. Deswegen hat StarCraft auch so gut funktioniert, weil es tatsächlich sogar auf diesen ganz schlechten PCs lief, ohne 3D-Karten alles und diese ganzen, die Internetcafés und so, die ja auch nur Rotzrechner haben und alles. Man konnte auf LANs, also es war wirklich so, auf LANs lief das auf jedem Rechner so. Es war nicht so wie bei den meisten anderen Spielen, wo die Hälfte der Rechner dann, ja, okay, nee, ich bin nicht dabei, es funktioniert nicht. Kann ich absolut bestätigen. Das Spawning auch, das CD-Spawning für LAN-Partys, dass du halt nur eine Version brauchst und alle die runter haben können, das ist so geil. Also das war damals, das war so geil. Das hat dafür, im Grunde war der Multiplayer-Modus kostenlos. Ja, absolut, absolut. Und hat aber auch super Spaß gemacht. Das ist eben das, was virale Verbreitungsmethode. Elektroden waren das damals schon, also sehr weit vorne so. Ne? Ja, und vor allem auch, weil der Rest dann auch gestimmt hat, also nicht nur, dass es sich wirklich so festsetzen konnte, weil das Spiel dann eben auch gepasst hat. Und das, was du gerade erzählt hast, Simon, also ich kann es wirklich absolut nachvollziehen, weil ich habe ja jahrelang ein Internetcafé geleitet und dort eben auch StarCraft ist ein Ding, was auf jedem Scheißrechner läuft, egal wie alt er ist. Ja, das ist, das ist wirklich das Grandiose. Es fängt ja auch schon mit dem zweiten Teil jetzt an irgendwie so. Also apropos IDBC, ich habe ja auch keinen, der jetzt ungefähr so Hightech-mäßig ausgerüstet ist. Ja. Aber ich brauche auch keinen so wirklich. Aber es ist ganz einfach so, es läuft auf dem, man kann es sich angucken und ich kann StarCraft 2 auf meinem ollen PC spielen und ein olles Point-and-Click-Adventure nicht. Also das machen die halt auch wirklich gut. Du, ja. Die von Blizzard wissen eben, was für eine breite Masse an Leuten sie bedienen müssen mit dem Spiel. Und mich hat es auch also wirklich positiv überrascht, wie gut StarCraft 2 skaliert, was die Rechner jetzt angeht. Weil wenn du dort die grafischen Effekte alle dazu packst, dann sieht es auch echt hammermäßig aus. Wenn du die rausnimmst, dann sieht es aus wie ein Nintendo Wii-Spiel. Na, aber du kannst es trotzdem auf einem alten Rechner spielen. Und das ist dann die Hauptsache, dass da keiner vom Nachteil dann ist mit seiner alten Gurke gegenüber einem Monster-PC-Typen. Das muss ich an der Stelle kurz mehr erzählen, weil du Nintendo gesagt hast. Ich gehöre zu den vielleicht 2 Dutzend Leuten, die damals StarCraft für N64 testen durften. Die komplette Vollversion, die hat auch voll gut funktioniert, alles lief, aber kam nie raus. Finde ich bizarr, wirklich. Es war fertig. Es gab sogar schon eine Packung und alles. Verstehe ich nicht. Ja, wollte ich nur grad machen. Wahrscheinlich an dir. Ich hatte die einzige Version, die es gab. Ich habe sie da mal mitgenommen. Verdammt. Wahrscheinlich sie unter deinem Bett. Genau wie alles andere. Wir haben dich 100-mal angerufen, Simon. Hallo, ja, Herr StarCraft. Herr Blizzard, wenn Sie das noch rausbringen wollen. Simon unterm Bett. Es riecht nur ein wenig nach Katze. Sehr gut. Genau so. Ja. Naja. Nee, ich denke einfach, es war zu brutal. Es war für Nintendo dann doch zu brutal. Die haben es dann gemerkt, ach was, wenn die Zacks die Leute zerfetzen, dann fließt ja Blut, das geht gar nicht. Eine Frage, vielleicht kennt sich jemand aus. War das Korea, wo jetzt irgendwie das Blut schwarz ist? War das Korea, Buddy? Ja, aber du hast mir erzählt, dass das Blut schwarz irgendwo ist. Schwarzes Blut viel ekliger. Ja, es geht um die E-Sport-Liga, weil das ja auch Kiddies spielen und deswegen ist das Neue halt mit rotem Blut ab 18 und das würde halt die ganzen Ligen zerstören. Und die Senderechte müssten haben neu verhandelt dann schwarz werden. Gemacht. Aber das Interessante da ist ja, dass... Schwarzes Blut finde ich viel ekliger als rotes Blut. So ja. Die Vampire haben immer so ekliges, schwarzes, verfaultes. Das dachte ich. Du solltest vielleicht mal so ein Plädoyer für rote Farbe halten. Ja, nee, wieso? Dieses grüne Blut, das ist einfach immer so absurd. Weil man macht blaues Schlumpfblut oder irgend so. Blaues Blut, ja. Aber schwarz. Aber ich dachte jetzt bei den Vampiren, das finde ich faszinierend, dass das verfaultes Blut sein soll. Ja, was weiß ich, was das ist. Aber irgendwie so diese fauligen Körpersäfte. So viel zu Blut. Nee, aber um auf Simons tatsächlich mal ernst gemeinte Frage zurückzukommen. es ist ganz klar, dass Korea einfach, Südkorea, Nordkorea, von dem brauchen wir erst gar nicht reden, aber Südkorea folgt halt auch anderen Regeln und dort ist das Thema StarCraft natürlich wirklich riesengroß. Das ist Volkssport da drüben, das ist ganz krass. Es gibt die KESPA, die Korean Esport Association, die auch wirklich groß ist. Nochmal ein anderes Thema, aber mit Blizzard in Verhandlung war. Mit schwarzem Blut. Und tatsächlich weiß ich aber nicht, wie die Version da drüben in Korea aussieht. Ich weiß natürlich nur, dass man das Blut ausstellen kann und so weiter und so fort. Und ich weiß auch, dass StarCraft damals hierzulande in Deutschland, es gab die Überlegung, es auf den Index zu schalten, weil die Marines ja doch so krass explodiert sind. Das gab wirklich die Überlegung und dann war es erst ab 18 und irgendwann haben sie es dann runtergestuft. Aber ich kann mich noch sehr daran erinnern, was wir damals schon irgendwie uns überlegt haben, wie kann man diese 8-Pixel Marines irgendwie, wie kann man das als Anlass nehmen, ist allzu brutal anzusehen. Das sind absolut noch die alten Last nehmen von da. Also wenn man sich Mitte der 90er erinnert, sowas wie Command & Conquer, das für spezielle Märkte wie hier dann komplett mit Robotern ausgetauscht oder mit Menschen, weil diese, natürlich diese Massen an kleinen Menschen, die dann in Blutfontänen dann aufgehen und so weiter, aber so Strategiespielen, das war den Jugendschützern damals so ein besonderes Dorn im Auge. Gerade was StarCraft dann angeht, zum Beispiel, ich musste das dann irgendwann im Internetcafé, weil wir dort mehr auf Kinder dann uns hin orientiert haben, dann auch rausnehmen von den meisten Rechnern, weil das ab 16 dann freigegeben ist. Aber zum Glück ist es ja, also heute jetzt dann nicht mehr so krass. Und es gibt, okay, der Buddy versucht krampfhaft irgendwas mit dem Telefon zu machen, was die ganze Zeit aber jetzt ergeben klingelt. Oh, perfekt. Jetzt hat's aufgehört. Ich glaube, das ist MTV. Hast du auf Lautsprecher gestellt? Nee. Das wäre gut. Ja, das wäre... Herr Blizzard hat angerufen. Nee, aber das in solchen Sachen natürlich, heutzutage, wenn du da drauf guckst auf StarCraft 1, würdest du sagen, ey, was ist daran jetzt brutal oder was ist das jetzt? Du siehst ein bisschen Pixelgrafik. Und Alisk. Oh, eine Wespe. Mutalisken-Wespe. Mutalisken-Wespe, die aber hier gerade... Aber ist schlimm, so 20, 30 auf eben. Hotkeys die gelegt, die werden heftig. Ein Wespen-Hotkey, ja. Ich spamme dich zu. Mit. Ja, ohne Scheiß, ey, Wespen-Spam. Ja. Oh, das war meine Lieblingstaktik bei 1. Hat funktioniert heute ja nicht mehr, aber Mutalisken ganz viele und auf damals konntest du ja auch nur, glaube ich, 12 Einheiten auf eine Nummer legen, auf eine Ziffer, oder? Ja. Du konntest nicht so wie jetzt irgendwie 50 oder 100 drauflegen, sondern musst immer so, und wenn du dann so 7 Nummern Zahlen voll hattest mit jeweils 10 von diesen Mutalisken, das war so geil. Einfach 1 Klick, 2 Klick, 3 Klick, 4 Klick und der Gegner nichts mehr gesehen, es war herrlich. Ja, natürlich die billigste Spawn-Taktik, aber für mich war das genau richtig. Naja. Ich weiß nicht, also vielleicht macht es tatsächlich Sinn, das Thema so ein bisschen aufzugliedern und zwar halt wirklich, naja, so wie das Spiel eigentlich auch angesehen wird, einmal in die Singleplayer-Variante, das heißt wirklich das Erlebnis StarCraft, die Geschichte, der Mythos StarCraft und all die ganzen Geschichten und halt der Multiplayer, also ja, weil, du hast absolut recht, also in der Hinsicht wäre ich dann auch jetzt hingegangen, weil vor allem natürlich wie wir das Spiel hier alle in der Runde gespielt haben, teilweise unterschiedlich gemacht. Und ich weiß, Uke hat jetzt kürzlich den Singleplayer beendet, also inklusive der Story und mit allen Sachen, die sich da ausweiten. Also ich war ja so glücklich, ne? Weil, wenn ich das kurz erwähnen darf, ich habe ja keinen PC mehr, weil ich kann nicht arbeiten, wenn da so viele Spiele drauf sind. Und dann kommt das Ding und ich sage, ach schade, kann ich nicht spielen. Und dann sagt es, glaube ich, du, nee, ist ein Hybrid. Und schwuppdiwupp habe ich auch mein Mac installiert und kann jetzt wieder nicht arbeiten, weil ich die ganze Zeit StarCraft spielen muss. Ist echt geil. Ja, aber da ruckelt es doch bestimmt auf ja, den neuen Macs, oder? Ja, mit der rechten Taste ist natürlich blöd, ne? Ja, das mit der rechten Taste ist blöd, aber bei meiner Maus geht es. Also die hat so eine... Die hat so die Möglichkeit, rechts zu klicken, was beim Mac nicht benutzt wird, aber bei StarCraft dann funktioniert. Ach, vielleicht geht es. Aber tatsächlich super nervig. Also fand ich auch, weil die Maus bei Mac ist scheiße. Ich muss man einfach mal sagen. Maus, die ja überhaupt keine Knöpfe hat. Dazu muss ich nochmal ganz kurz sagen, was machst du dann? Ich bin auch ein Mac-User, dazu muss ich sagen, ich finde das toll, dass das Spiel entsprechend auch auf Mac dargestellt wird. Allerdings, ganz egal, auf Mac läuft es nicht so flüssig. Ist da einfach so. Ich habe auch auf meinem Mac dann Windows installiert und da läuft es wesentlich besser und wesentlich flüssiger. Echt? Also da darf man jetzt auch nicht die Apple-Brille aufhaben und dann einfach. Das ist cool, dass man es darauf spielen kann, aber wenn man das Spiel wirklich spielen möchte und auch wirklich online und auch gerne mal Two-on-Two-Partien spielen möchte und eben nicht alles auf niedrig stellen hat, dann sollte man auf jeden Fall unter Windows spielen. Ist einfach so. Du magst ja recht haben, aber also ich habe wirklich, weil ich der krasseste bin, habe ich auch den krassesten Mac und das läuft nicht super flüssig auf hohe Auflösung, aber wenn du alles auf 1 über Mittel stellst, ruckelt es nicht, du hast keine Probleme, die einzigen Probleme mit Rucklern hatte ich tatsächlich eher in den Echtzeit Zwischensequenzen, weil da dann ja oft irgendwie mal eine Textur länger braucht oder so, aber im Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei richtig viel Action nicht, also natürlich, aber ich habe ja auch einen extrem Hardcore-Profi E-Sportler Mac. Ja, lass uns das doch einerseits mal jetzt hier in geregelte Bahnen denken in der Form, dass wir hatten angesprochen den Singleplayer jetzt einmal kurz und du hast nochmal speziell gesagt, wo die Mythologie von StarCraft, das ist ja auch was StarCraft dann ausgemacht hat, dass die, was Blizzard immer ganz gut kann, auch in der Story-Abteilung da auch echt gut und interessant dort was haben, was eben nicht nur das Gameplay der Anreiz ist, sondern auch das Universum, die Leute, die Charaktere, wie sie dort funktionieren. Und speziell Uke, erzähl uns mal noch mal ein bisschen was drüber, weil ich glaube, dich hat es wirklich begeistert. Ja, ich muss das jetzt endlich mal sagen. Ja, was mir wie ich aufgefallen ist, und Simon, das wird dir vielleicht unter Umständen auch aufgefallen sein, ist ja, dass das StarCraft-Universum, das Halo-Universum und das Mass Effect-Universum ziemlich verdammt arschähnlich sind. Es gibt einmal diese uralte Rasse, es gibt die Kernaga, es gibt die Forerunner und die Proteans, die haben alle ihre komischen Reliquien hinterlassen, die auch noch häufig gerne mal aussehen wie ein Ring, so wie bei Halo oder wie bei Mass Effect. In diesem Fall sind es irgendwelche komischen Dinger. Und es gibt immer so eine Rasse wie die Flood oder eben wie die Zerg. Was ist da los? Wieso haben die alle die gleichen Ideen? Wieso ist es immer dasselbe? Ich glaube, die haben sich bei 1 schon ganz extrem... Ich habe gerade so ein Interview, deswegen kann ich tatsächlich das mal erzählen, so gelesen, wo sie meinen, sie haben sich halt schon auch sehr... An all dem, was man so kennt, schon orientiert. Ja. Ich meine, so die Space Marines sehen halt im Grunde aus, wie man sie aus Warhammer kennt, ja, nur anders. Stimmt. Also die, stimmt, die Zergs sind wie die Aliens oder wie andere, wie stimmt, diese ganzen... Warcraft ist ja auch total von Warhammer inspiriert und das stimmt schon, das ist dann dieses Warhammer 40k, das stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, also ja, das ist ja auch so der Vorwurf, den sie damals gekriegt haben, aber stimmt, mir ist das offen gesagt stimmt, egal, weil ja, ich will diese fetten Space Marines, ich kann gar nicht genug stimmt, davon kriegen. Und die Eldar sind die Protoss, ja richtig, da ist ja auch nicht was dran, das ist richtig. Naja, was soll's. Okay. Ja, also interessant finde ich ja, dass Warcraft 3, als es dann rauskam nach StarCraft, ja eigentlich auch von StarCraft geklaut hat. Dann gab es plötzlich die Untoten, die ja irgendwie die Zerg sind, weißt du? So. Ja und nein, also Warcraft 3 ist auch nochmal ein anderes. Und hier und ach, das ist, ich riech mich nur auf über euch. Und, ich mich echt und nur Arthas, über euch. Arthas hat ja auch sehr viel Ähnlichkeit, finde ich, mit Kerrigan. Also es ist genau diese Geschichte vom gefallenen Helden. Die Story an sich, wenn man die Storyline, das ist ja nichts Revolutionäres. Du hast die Antiprotagonisten, du hast ja, den Rainer, hey. Und dann die große Liebe mit Kerrigan. Und Kerrigan wird von den korrupten Terraner von der Terranischen Liga niedergemacht. Und Rainer ist stinksauer. Kerrigan hat vor allem noch gesagt, alles klar. Aber ich möchte total lass, wenn Rainer jetzt seinen Arm verlieren würde, dann hätten wir den Bezug zu Star Wars 1:1. Oder zu One Piece, ja. Es ist aber ganz ich finde es auch gar nicht so schlimm. Ich meine, es muss ja nicht immer revolutionär sein, aber es funktioniert einfach sehr gut. Die sind sympathisch. Richtig. Cool. Und der hat so eine geile Zigarette, die er unter seinem Helm hat. Raucht. Ja, dass er da nicht erstickt. Ja. Unrealistisch. Ist so ein einfach, der Tychus Finley ist einfach schweineharz. Ja. Das ist eine Frage, vielleicht weiß das jemand von euch. Wie ist es denn, weil ich habe nur gelesen, in Korea darf man auch nicht rauchen in Spielen. Ja, der hat immer seinen Helm unten. Nee, jetzt wirklich? Nee. Ja, aber die andere ist genauso dumm wie meine Frage. Ich meine, was machen die da? Was raucht der stattdessen? Der Brokkoli? Oder ist es bei ihm egal, weil er eh der Böse ist? Ich verstehe es. Also böse ist er eigentlich nicht, aber der Kriminelle halt so. Das finde ich total bizarr, weil der raucht ja permanent so. Was haben die gemacht? Ich brauche eine koreanische Version. Hast du irgendeinen Kumpel, der in Korea... Wollen wir bei Blizzard anrufen, jetzt live? Der Budi hat nur Kumpels in Korea. Den Blizzard, den Korea Blendl. Live anrufen bei Blendl und fragen. Gunnar! Geh mal ins Internet! Komm mal kurz her! Nein, ich brauche ihm die Nummer von dem. Ruf ihm den Blizzard-Menschen für mich an. Bär? Ja, Bär, nicht blendig. Wir müssen ihm wissen, wie das in Korea ist. Mit der Zigarre. Ruf den bitte an. Ruf den an und bring mir das Handy rein, soweit er dran ist. Mann, ruf ihn an und mach, komm, zack, ja. Wir haben nicht viel Zeit. Even. So, bis wir diese brennende Frage gleich aus erster Hand geklärt bekommen, würde ich gerne, also ich finde es natürlich spannend, wie enthusiastisch ihr darüber erzählt, aber ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, weil ich keine Ahnung von der StarCraft-Story habe. Können die Eckpunkte vielleicht? Endlich mal! Ich glaube, jetzt auf die einzelnen Punkte von der Story einzugehen, macht auch gar keinen Sinn, sondern so eher ein viel mehr darauf, einfach. Wie es damals in das RTS-Genre irgendwie, also wie die Story da eingebunden war. So, ich habe jetzt auch in diversen Foren gelesen, wie enttäuscht die Leute sind, dass die Dialoge nicht mehr so toll sind wie in Brood War. Und die Dialoge waren einfach nur in schriftlicher Form. Man hat ein kleines Icon gesehen von den Figuren und das war es dann eigentlich auch schon. Aber tatsächlich, so die Stimmung war eine andere, als es noch alles per Text war. Ne? Ja, war immer so. Da hat jeder die Stimmen natürlich für sich selbst ausgefüllt und jetzt keine Arnold Schwarzenegger oder so. Ja, der ist mittlerweile draus auch. Ja? Der vor allem dieser Schwarzenegger-Typ ist jetzt wieder raus. Nee, aus den. Der Thor ist auch drin. Ja, der Thor ist drin, aber... Click me! Ja, aber der sagt jetzt nicht mehr aus der Beta, diese typischen Action-Movie-One-Liner, sagt er nicht mehr. Nee. Haben sie rausgenommen, das ja. Ich finde ihn total saulustig. Click me! I'm wasting away here! Ja, der hat schon noch den Akzent und den steirischen Ding und so, aber er sagt halt nicht mehr diese coolen Catchphrases, was ich halt auch schade finde, weil die fand ich toll. Click me finde ich auch schon sehr gut. Click me ist gut. Especially not in Korea, where it's not allowed. Aber Gregor, auf deine Frage, die Story ist super kompliziert, weil die die ist, also ich meine, das ist so wie, das ist im Grunde wie die Halo-Story, wo auch man sich da leicht verhaspelt, wenn man das so nochmal nacherzählt. Ja, du sagst es, ich habe ja mit dem zweiten Teil ja angefangen, mehr oder weniger mich in die Story einzuarbeiten und habe wirklich erstmal den ersten Teil mir durchgelesen, um zu wissen, wer ist jetzt was, wer macht jetzt was, mit wem und so. Ja, das finde ich schon, ist schon schwierig, irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist jetzt nicht so schwierig, um überhaupt nicht zu wissen, was jetzt abgeht. Also ich glaube, ich hätte bei manchen Serien wesentlich mehr Probleme, da jetzt reinzukommen. Aber es ist schon kompliziert. Sie machen es ganz geschickt in zwei, indem sie oft sich an den ersten Teil quasi erinnern oder darüber reden und man eben so erklärt kriegt, was passiert. Um es kurz zu machen, es gab halt irgendwie menschliche Kolonien, die bestanden aus Sträflingen. Mhm. Die haben sich halt irgendwie auf verschiedenen Planeten irgendwie und haben dann da Raumfahrt entdeckt, wurden währenddessen von den Protoss beobachtet, aber eben nicht irgendwie angegriffen oder so. Mhm. Und es gab vor dem Protoss und den Zerg gab es eben die Xel'Naga und die haben quasi durch Evolution und Biologie und Manipulation haben die Zerg erschaffen und die Protoss. Und was echt blöd ist, weil erst haben sie die Protoss erschaffen, die Protoss hatten sich dann gegen sie erhoben, dann haben sie sich abgemacht, die Xel'Naga, haben die Zerg erschaffen und dann haben die Zerg sie angegriffen. Also sie haben zweimal denselben Fehler gemacht, was für eine führende Rasse, finde ich irgendwie irgendwie doof ist, wenn man sich's mal überlegt. Irgendwie verschleppt sich das wahrscheinlich. Irgendwann haben die 20 Rassen davor stehen, die alle sie umbringen wollen. Und sie sind dann halt nach den beiden Rassen abgehauen, und sie kommen wieder. Und es heißt, wenn sie wiederkommen, dann wird das Ende der Welt eingeläutet. Wartet hier auf uns. Ich hätte keine Angst. Wir sind gerade intergalaktische Zigaretten holen. Aber wisst ihr was? Später mal die Erweiterung kommt, wo du die Kelnaga spielen kannst, Kommt sicher, oder? Wo jeder einzelne Unit einfach... Also das ist dann auch so ein ganz anderen Scale, weil eine einzelne Unit kann so 5000 von den anderen erledigen. Ja, aber ich glaube nicht, dass es so werden wird. Weil von der Geschichte her sind die ja auch, die können zwar was, aber sind nicht gute Kämpfer. Weil sonst hätten die sich nicht von beiden Viechern Rassen besiegen lassen. Was, das sind Nerds? So riesen Köpfe, die so durch die Gegend gerollt werden. Ah, super. Und die haben so drei verschiedene Kuli-Etuis an verschiedenen Stellen ihres Körpers. Die super Nerds. Researchen muss auf dem Text. Ja, also ganz kurz noch, die Geschichte. Also dann gibt es irgendwie Jim Rayner, der ist irgendwie halt Anführer nicht. Der ist, arbeitet irgendwie für die Erde. Das ist dieser. Die nicht die Erde ist, sondern es sind diese Sträflingskolonien. Das und ist wird dieser Terraner in diesem Space Hulk. Genau, mit Kerrigan zusammen. Kerrigan ist, glaube ich, ein Ghost, oder? Also, du kannst gerne eingreifen, Budi, du guckst so, weil ich weiß es halt Kerrigan auch nicht so ganz genau. Okay, Kerrigan wird auf jeden Fall irgendwann von den Oberchefs alleine gelassen auf dem Planeten. Und, von Arcturus Menz, der hat eigentlich eine Revolution gestartet. Genau, zusammen mit Rayner und so, war noch einer der Guten dann. The Sons of Korhal. Genau, also gleich klassische Menschheitsgeschichte, alles ist korrupt. Dann ist der eine, der General... Nee, genau, dankeschön. Menz nutzt halt eigentlich Jim Rayner und als Söhne von Korhal entsprechend die das Marsara in dem Koprulu-Sektor wieder an sich zu reißen. Dann dreht Menz aber vollkommen ab sozusagen und gründet die Terranische Liga. Rayner dreht halt vollkommen am Rad, weil der Menz nämlich, ich habe den Planetennamen gerade vergessen, auf jeden Fall Kerrigan wird draufgeschickt. Sie selber, dankeschön, Menz ist auch dafür verantwortlich, der lockt den Overmind dahin. Ja, der... Psi-Emittern. Das weiß man nämlich eigentlich auch. Das ist das rollende Hirn. Ist wie die Borg-Königin. Richtig. Ja. Oder wie bei Starship Troopers, die Riesenraupe. Das Brainbug. Brainbug. Genau, also der Overmind ist halt mehr oder weniger das Herz der Zerg, der alles leitet, etc. Und, Bienenkönigin kann man das auch sagen. Also. Ja, genau, im Prinzip schon. Also sie führt den Laden an. So. Genau, auf jeden Fall, Kerrigan wird dann von den Zerg überrannt, Rayner ist natürlich herzzerreißend, gab eine Liebesgeschichte, fliegt danach noch hin, irgendwie versucht sie zu finden, findet aber nur eine blutende Waffe, nix ist mehr von Kerrigan da, er ist ganz traurig, aber Kerrigan, der Overmind stirbt dann später, ne? Mhm. Und Kerrigan aber, die wird nicht einfach aufgegessen wie alle anderen, nein, sondern weil sie sehr sexy ist, wird sie zur Königin gemacht. Die Königin der Klingen. Ja, so weil sie auch Siegkräfte hat, aber sie ist auch sehr sexy. Ja, ich werde dich nicht essen, weil du bist so sexy. Ja, wir machen dich zur Königin. Anders machen wir das auch nicht. Wie in Deutschland. Interessant finde ich dann, da geht es dann ja in Brood War darum, dass Kerrigan... Ich hab's nicht zugehört, deswegen konnte ich jetzt nicht mitlachen, aber es war sicher ein super Witz. Ich fange einfach mal, ich erzähl mal weiter. In Brood War ging es dann ja im Grunde, das habe ich nicht gespielt, aber ich habe es mir angelesen, darum, dass halt Kerrigan, die ja dann quasi das neue Schwarmbewusstsein ist, gegen die Overminds auch kämpft, die ja das alte Schwarmbewusstsein repräsentieren und quasi da so die Macht bei den Zerg an sich reißt, indem sie halt alles erledigt, was halt gegen sie ist, so wie das halt auch immer läuft in guten Monarchien. Und deswegen ist sie dann jetzt quasi die Chefin von den Zerg in Teil 2. Das sollte man vielleicht noch erklären, weil das ist ein bisschen... Ich hab's auch nicht ganz gerafft, warum sie jetzt da der Mega-Boss ist. Das ist bei Warcraft ja auch so mit Sylvanas Windrunner, die sich dann gegen den Lichkönig auflehnt. Klassische Dramaturgie. Nee, ist einfach irgendwie dasselbe. Ja, aber da kommen wir wieder zurück. Ich mach das fast nochmal auf irgendwie, was typisch Mensch, auch wenn sie jetzt ein Hybrid zwischen Zerg und Mensch ist, bringt gleich die Korruption in das Volk der Zerg. Zensch. Das können die Menschen gut. Zensch oder Merc. Ja. Also und das waren die Voraussetzungen, mit denen dann uns StarCraft 1 quasi für 10 Jahre hinterlassen hat, bevor es jetzt ja und nein. Also wie gesagt, ich habe auch mit dem Chefredakteur von dem größten deutschen StarCraft-Portal gesprochen und er wiederum ist eigentlich nur Fan von der Story und weniger von dem ganzen Multiplayer, aber alle anderen um ihn herum sind halt alle nur Fans vom Multiplayer. Das heißt, bei mir war es bei Brood War auch so, ich habe Brood War ganz schnell durchgerotzt, nur eigentlich um einfach nur die Story mitzukriegen. Hab's die dabei eigentlich auch schon wieder vergessen, weil ich mich dann auf Hotkeys konzentriert habe und so weiter und so fort. Also bei mir ging das wirklich auch direkt in Richtung Multiplayer durch. Wenn man mal bedenkt, dass es wirklich auch nur also in vielen Ländern ja eigentlich auch nur als Multiplayer-Spiel eigentlich durchgeht, mehr oder weniger, hat es echt eine wirklich ausgereifte und wirklich auch ziemlich große Story eigentlich so im Hintergrund. Das Spaß gemacht hat, die Einheiten zu lernen. Ja. Eben, ja. Vor allem, wenn du dann an vergleichbare Strategie- oder Echtzeitstrategiespiele denkst. Also das andere, was groß für Story hatte, war Command & Conquer. Und das ist dann natürlich, das ist dann natürlich in den Wahnsinn komplett abgeglitten. Ja? Mit George Takei und David Hasselhoff. Ja, übrigens bei The Roast of David Hasselhoff gibt es ab Mitte August. Was gibt's? The Roast of David Hasselhoff. Du weißt ja, Roast, wo was? Sich... Roast ist ja bei Comedians, wo sich Leute dann hinsetzen und sich von den Kollegen beleidigen lassen. Na, das ist so am Ende der Karriere kommen alle seine Freunde und erzählen das Schlimmste über einen Menschen. Und David Hasselhoff hat sowas gemacht. In 2 Wochen gibt es dann die große David Hasselhoff-Packung zu sehen. Da nochmal kurz eingeschoben. Ich hätte jetzt ja gedacht, weißt du, es gibt ja immer so Tekken versus Street Fighter. Warum gibt es da nicht mal Command & Conquer gegen StarCraft? Das wäre ein gutes gleich Spiel. Losschicken, Gidi. Ja, aber irgendwie müsste dann schon gebalanced sein. Ja, ja. Also Tanja versus, wie heißt die andere Tussi? Carrigan. Ja. Im Schlamm. Das ist beides sexy, ja. Das funktioniert. Ich will das haben. Danke, Uke. Gerne. Danke für die schönen Bilder. Ey, vielleicht, das Crossover ist dann, wenn einem nichts mehr einfällt, ne? Und das sehen wir vielleicht ein paar Jährchen dann. Dann gibt es das Crossover-Spiel dann. Ich habe neulich tatsächlich in einem Forum gelesen, wo viele Experten drin sitzen, was Videospiele angeht, Maniac Forum. Da habe ich tatsächlich den Vergleich gelesen, StarCraft ist wie Command & Conquer. Da bin ich sehr sauer geworden, habe mir aber einen Kommentar verkniffen. Da sind wirklich die schlimmsten Nerds, die sind alle genial, aber die sind auch wirklich schlimm, ich traue mich da nicht zu schreiben. Aber ja, das war schon, man darf das tatsächlich, klar ist das ein Genre, aber man darf es echt nicht vergleichen, geht einfach nicht. Aber Budi, was ist denn jetzt wirklich neu bei StarCraft 2? Einheiten, Setting, Geschwindigkeit, Spielgeschwindigkeit. Meiner Meinung nach ist die Spielgeschwindigkeit deutlich angestiegen im Vergleich zu Teil 1 und Brood War noch. Das also ab einem gewissen Level... es denken überhaupt nicht mehr drin, wirklich nicht. Und, ist das, weil alle Leute so dumm sind? Ja. Heutzutage? Nein. In der Welt? Ja. Faul. Korrupt. Also meinst du, beim ersten Teil wurde natürlich das speziell durch die Pro-Gamer dann so auf die Spitze getrieben, dass da jetzt konkretes Plan dann nicht mehr war, sondern mehr Schemata abrufen. Da hatten wir uns ja beim Strategie-Podcast dann drüber unterhalten, was da zwischen, in Anführungsstrichen, richtiger Strategie dann unterschieden werden kann und Schemata auswendig lernen, die man macht. Und StarCraft 1 war ja im Detail, wenn du dann auf Pro-Gamer hingehst, wirklich auch schon in diese Schiene abgeglitten, dass es so schnell dann funktionieren muss. Und wenn du jetzt sagst, dass StarCraft 2 noch schneller ist und die Spielgeschwindigkeit angezogen hat, dann hast du ja eigentlich nur noch Automaten dann dort irgendwann sitzen. Naja, also, warte mal, ich gebe mal kurz das Mikro weiter hier. Nein, achso, du nimmst das von... ich wollte ja mit dir reden, Budi. Jetzt hat der Uke das Mikro und der Budi nicht. Dann ist Herr Gregor total verwirrt, wenn deine ganzen Spuren durcheinander sind. Nee, das ist kein Problem. Ihr könnt ruhig hin und her wechseln. Solange der eine nicht das Mikro daran hält und der andere irgendwo 5 Meter weiter weg. Nee, ich habe schon die markantere, männlichere Stimme als Uke. Also da lacht er. Ja, ja. Nee, es wirkt nur so, als ob alle im Raum umherlaufen. Das ist okay. Ist kein Problem. Budi, erzähl. Ich habe einen Faden verloren. Ob es schneller wurde. Genau, also ich bin der Meinung, es wurde schon schneller, du hast recht, aber es wurde dadurch schneller, dass man noch mehr Organisationen machen muss. Man kann jetzt auch noch in der Basis irgendwie, die Kommandozentrale zum Beispiel machen und dann irgendwie diese Extrasammler bauen oder eben die Gegend scannen, und du musst halt viel mehr diese Fähigkeiten nutzen, die Königin bei den Zerg, mit der du ständig was boosten musst. Das finde ich mega anstrengend, wenn du in deiner Basis auch noch ständig multitasken musst. Also ich verstehe warum, damit es noch cooler und komplizierter wird, aber das macht mich echt fertig. Ich vergesse das meistens einfach. Also ich glaube schon, also die taktische Vielfalt ist taktisch wesentlich vielfältiger geworden, als es noch in Brood War war. Auch in Brood War auf Pro-Gamer-Niveau, da saß ich auch nur noch da und habe den Kopf geschüttelt, was die halt alles machen konnten. Da war es aber wirklich oft so, dass das Micromanagement sehr entscheidend war. Das Micromanagement, ich erkläre es mal ganz kurz, ist halt die Fähigkeit, wie du deine einzelnen Einheiten innerhalb des Matches steuern kannst und auch wirklich in einem Kampf einzelne angeschlagene Einheiten kurz zurückziehst. Focus Fire, das heißt wirklich alle Einheiten auf nur eine gegnerische Einheit schicken und all die ganzen Sperenskin, dann gibt es noch Surrounden, also ganz viel Kleinigkeit, und Makromanagement ist, naja, die wirtschaftliche Seite des Spiels. Das heißt, welche Gebäude baust du an welche Stelle des Spiels. Es gibt wie beim Pokern eigentlich so das Early, Mid und das Late Game, und je nach Tech-Stufen, du kannst halt von Anfang an wählen, in welche Richtung du gehen möchtest. Im Prinzip musst dann aber auch zu jeder Zeit wissen, was dein Gegner tut, damit du dich halt auch darauf einstellen kannst. Also diese Taktiken, die Simon zum Beispiel früher gemacht hat, die funktionieren auch wirklich nur noch bis zu einem ganz bestimmten Level. Ja. Aber dann, und der ist meiner Meinung nach, der kommt sehr viel früher als noch in Brood War. Naja, spätestens bei Brood War, als die Erweiterung kam, war auch das mit den Mutalisken, ging nicht mehr. Die Zerg wurden ja niedergedrückt Und können immer weniger. Ach, und also das mittlerweile ist Mutalisk irgendwie so wie halt ein normaler Soldat oder sogar noch schwächer. Ja. Und das war früher halt nicht so. Früher konntest du, dadurch, dass alle, der ganze Bildschirm voll war mit fliegenden Mutalisken, hast du gar nichts mehr gesehen. Du hattest nur den Templar mit seinem Blitz, der konnte ein bisschen was, richtig ordentlich was machen. Ja, ja. Und aber ansonsten hattest du nichts. Also fand ich wirklich, nicht mal die Raketentürme haben da was gebracht. Das ist mittlerweile ganz anders, finde ich. Also aber da brauchst du schon dreimal so viele Einheiten wie damals, um heute was mit Mutalisken zu reißen. Deswegen baut es ja auch keiner mehr, außer halt also als Standardeinheit so. Ich finde die Protoss ja total langweilig. Oh, die sind so cool. Es dauert so lange mit denen. Ja, naja, die Berserker kannst du schon direkt bauen. Du kannst sie jetzt überall hinbeamen. Du kannst, weißt du, wenn du einen Pylon in der gegnerischen Basis baust, habe ich gerade erst vor 2 Tagen beim Kumpel gesehen. Cheesy! Was, Cheesy? Ja, ist eine Cheese-Taktik, aber wenn er hat es nicht gesehen, dass da, weißt du, eine Drohne war vom Gegner, Dings reingebaut, Pylon und die ganzen Einheiten durchgeschickt. Du kannst so jetzt ja auch mit den Dingern, mit den Terranern kannst du auch direkt diese Kapseln runterschicken. Das sind nur im Singleplayer. Das ist nämlich auch, finde ich auch, es gibt ja auch im Singleplayer diese Raffinerien, die keine Arbeiter mehr brauchen. Und ich dachte auch so, oh geil, endlich diese Sachen im Multiplayer. Nee, die gibt's halt leider nicht. Ich glaube, die gibt's dann mit dem nächsten Pack. Okay, ja, das wird es diese Dinger dann geben auch. Stimmt. So. Ist ja aber interessant, dass andere Spiele ja inzwischen total auf Basen verzichten, ne? Wie Alarmstufe Rot. Genau, das war ja der Ansatz, wo dann mal endlich mal das Neue da sein muss, weg von der Basis und gucken, wie sich es dann ergibt. Auch Dawn of War 2 zum Beispiel, was auch ein richtig gutes RTS war, auf jeden Fall. Dawn of War 2 verzichtet ja auch komplett auf Basenbau und bezieht sich dann eher nur auf einzelne Einheiten. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber, naja, wir sprechen ja immer noch von StarCraft 2, von dem Nachfolger. Und darf ich da mal ganz kurz noch was fragen? Ja. Jo. Weil, also bei mir ist das ja so, ich bin ja so eher so der. Ich habe immer gern PC-Spiele gespielt früher, ne? Age of Empires, Age of Empires 2, so Strategiegedönse. Warum ist denn gerade StarCraft 2 so geil? Müssen wir jetzt wieder sagen, es ist das einzige Spiel, was je vernünftig gebalanced war? Ist es überhaupt so geil oder lebt es von seinem Hype und baut es da nochmal drauf auf? Mussten sie vielleicht gar kein unfassbar großartiges, geiles Spiel machen, sondern nur ein richtig gutes Spiel und das reicht schon? Hängt das mit den Distributionsmethoden zusammen, die sie verwenden? Warum ist es jetzt wirklich so geil? Weil ich find's ja auch so geil. Weil es, also meiner Meinung nach, und da spricht natürlich auch ein sehr großer Fanboy in mir drin, aber es ist schon einzigartig. Genauso wie ich aber auch sage, dass Warcraft 3 einzigartig ist. Ja, aber warum? Das Gameplay ist halt auf das System angeglichen. Während du ein Age of Empires hast, ja klar, jedes Spiel hat eine eigene Spielphilosophie und ein Gameplay und sonstiges. StarCraft ist das fucking schnellste Echtzeitstrategiespiel, das es auf dem Markt gibt. Also ist es Schnelligkeit? Ja, nein, Schnelligkeit ist, das muss man ja auch nochmal irgendwie unterscheiden. StarCraft ist wirklich so gut, weil du wirklich ein System hast, woran du dich selber messen kannst. Das ist ähnlich wie, ich weiß, da stöhnst du gleich, ist wie beim Rubik's Cube tatsächlich, wo du selber halt ein bestimmtes System hast und du selber bestimmst, wie schnell du damit agieren kannst. Schon, allerdings StarCraft reagiert da wesentlich besser drauf. Das heißt, wenn du dich wirklich, du kannst dich auch um einzelne Einheiten kümmern. Das System erlaubt es dir, wirklich einen eigenen Stil da drin zu kreieren. Anders ist es zum Beispiel bei nach wie vor Command & Conquer. Das ist einfach so. Da funktioniert es eher noch, wenn du wirklich auf eine bestimmte Einheit pumpst. Wenn du die einfach nur rausrotzt ohne Ende, dann kannst du auch noch gewinnen. Bei StarCraft funktioniert das nicht mehr so. Du wirst mehr oder weniger gezwungen, die komplette Spielvielfalt dann auch zu benutzen. Also das ist eine Besonderheit meiner Meinung nach, die auch bei Warcraft 3 stattfindet, nur eben mit einem ganz anderen Fokus auf das Gameplay. Aber gut, ich muss es hier zugeben. Ja. Ich werde es wahrscheinlich sowieso nicht Multiplayer spielen, weil ich sowieso noch eine Fresse kriegen werde. Ja, also ich habe das, finde ich, das freut mich jetzt. Aber was mich wirklich freut, ein alter Kumpel von mir, mit dem habe ich früher auch schon immer gespielt, der hat das auch lange Zeit nicht mehr gespielt, der ist jetzt gerade wieder richtig heiß. Der hat die Übungsliga gespielt und er fängt jetzt gerade an, über das Matchmaking-System, was tatsächlich sehr gut funktioniert, seine Spiele zu absolvieren. Und der macht kleine Fortschritte. Es ist wirklich zum Glück nicht mehr so. Und das war die größte Aufgabe, die Blizzard hatte, nämlich diese Grenze zu den Pro-Gamern endlich mal, einzureißen, sodass wirklich jeder auch einen gewissen Spielspaß kriegen kann. Absolut. Da muss ich sagen, als Neuling bist du sowas von abgeschreckt, speziell bei so einem Spiel. Selbst wenn du jetzt einen Online-Shooter oder sowas in den ersten 2 Wochen nicht mit dabei warst, kannst vergessen, dass du da reinkommst. Na, und jetzt bei einem StarCraft, wo zwischen den Pro-Gamern und dem normalen, in Anführungsstrichen, Spieler da Universen liegen, was die Spielqualität oder die Spielgeschwindigkeit angeht, da habe ich schon fast keinen Bock da reinzugehen. Und das war, wie du gesagt hast, die Kunst, das zu machen. Ja, also was Budi sagt, ist völlig richtig, aber ich sehe es fast gar nicht so positiv wie du. Ich sehe es nicht so, dass es jetzt zwei Ligen gibt, die Anfängerliga und die Pro-Liga oder so, oder den Trainingsmodus und den richtigen Modus. Ich glaube eher, dass der Trainingsmodus, ich habe jetzt auch 40 Matches oder so im Trainingsmodus gemacht, und wenn ich dann mit einem Kumpel den richtigen Modus spiele, merke ich halt, dass der Trainingsmodus scheiße ist, weil der bringt einem nämlich dazu, es ist ja so, es gibt, du hast deine Basis, deinen Platz, das ist ein Plateau, und dann gibt es eine Choke, das ist ja immer die Rampe oder eine Brücke, die halt eine Etage runterführt. Manchmal gibt es da noch eine, die halt quasi auf die unterste Ebene führt, aber im Grunde hast du diese Choke, die halt verhindert, dass das alle sofort jetzt dich überrennen mit Einheiten von allen Seiten, sondern du kannst dich auf diese Choke, auf diese Rampe verlassen, dass nur da die Einheiten kommen, wenn sie kommen. Oder halt fliegende Einheiten. Und das Dumme im Trainingsmodus ist, dass die Chokes immer mit Geröll versperrt sind, damit du nicht direkt rushen kannst. Was ja cool ist. Nur gleichzeitig ist das Spiel auch zur Hälfte langsamer. Das heißt, du gewöhnst dich an die Hälfte der Geschwindigkeit und daran, dass du nicht gerusht wirst. Und dann hast du 50 Spiele mit diesem Modus gespielt und kommst in den normalen Modus, wo Rushen nach 3 Minuten absolut zum Standard gehört. Ja. Das heißt, du kannst gar nicht, wenn du 50 Spiele Training gemacht hast, kannst du gar nicht die ersten Spiele gewinnen, weil du bist viel zu lahm, du bist gewohnt, dass du nicht gerusht wirst, du hast gar keine Taktiken gelernt, wie man Rushes entgegnet. Das meine ich, klar, es ist cool, um es zu lernen, aber dafür wirst du umso krasser noch ins kalte Wasser geworfen, weil du dich an was ganz anderes gewöhnt hast. Ja, aber da bin ich wieder der Meinung, man muss auch erstmal muss man wirklich verstehen, wie der Basenbau funktioniert, wie das Makromanagement funktioniert. Deswegen, also die Trainingsübungen sind auch wirklich dazu da, wo liegen jetzt die Hotkeys zum Beispiel, wie funktioniert das eigentlich, wie viele Drohnen muss ich produzieren, wie funktionieren die einzelnen Rassen. Wenn du sofort ins kalte Wasser geschmissen worden wärst, dann hast du wirklich eine Frustration, weil du dann ja noch nicht mal Zeit hast, deine eigene Basis aufzubauen. Ja, so ging's mir bei StarCraft 1 im Battle. Genau. Das fand ich dann auch sehr abstoßend. So, und das ist jetzt, wenn du anfängst, dann hast du erstmal deine Trainingsmatches, wie heißt denn das nochmal auf Deutsch jetzt? Deine Placing-Matches. Das heißt, du wirst... Ich weiß, das war nicht Deutsch. Platzierungsmatches. Platzierungsspiele. Ja. Dankeschön, danke. War schwierig. Und da wird dein Skill getestet. Das heißt, da hast du verschiedene Spiele, die einen bestimmten Skill haben, und an deren Erfahrungspunkte oder Skillpunkte wird dein eigener Skill bemessen. Und danach kommst du nach deinen Platzierungsmatches in eine bestimmte Liga, wo halt nur Leute sind, die dein entsprechendes Level haben. Das macht das aber auch wiederum aus. So, wenn man jetzt zum Beispiel wieder auf den Erfolg von StarCraft irgendwie und das ganze Spielsystem und sowas zurückkommt, irgendwie so, es fixt einen wirklich gut ein, es macht wirklich den Anfang für einen wirklich super leicht da reinzukommen, sagt dann aber auch, okay, wenn du wirklich jetzt in die höheren Ligen willst, musst du dich wirklich auch mit dem Spiel beschäftigen und musst halt auch wirklich dann lernen, aber das finde ich, das hat im wahrsten Sinne des Wortes wirklich einen spielerischen Aspekt, so, weil du sagst, ach Mensch, die Einheiten sind zu langsam, wie ist denn da der Hotkey und sowas halt alles so. Es ist wirklich ein greifender Übergang, wenn du dich natürlich darauf einlassen willst, so, aber das funktioniert eigentlich ganz gut, finde ich. Ja, also es funktioniert besser als in 1. Also bei mir hat es funktioniert. An diesem Trainingsaspekt des Trainingsmodus, weil der ja unter falschen Voraussetzungen, das ist so wie wenn du halt statt 100 Meter Lauf 50 Meter Lauf machst und irgendwie aber die Zeiten dieselbe sind, die du erreichen musst, und dann irgendwie denkst, okay, fuck, jetzt muss ich doppelt so viel machen in derselben Zeit, aber ihr habt alle recht, natürlich, irgendwas müssen wir machen, müssen sie machen, so, diese Trainingsmodi sind halt wichtig, und die Bronze bis Platin oder Diamant. Oder Diamond gibt's jetzt. Es gibt Diamant, ja. Ja, in der Beta ging es Bronze, Silber, Gold und Platin, und jetzt haben sie auf Diamond hochgesetzt. Und das ist auch schlimm, wenn du deine 3 Platzierungsmatches zufälligerweise gewinnst, so wie Pepper, und dann plötzlich in der Platin-Liga landest, wo halt alle Leute einfach direkt die Tastatur an ihr Hirn anschließen, weil sie halt irgendwie diesen Übertragungsweg, der dauert viel zu lang. Ja, ich würde es machen zum Beispiel, ich glaube, ich wäre in Strategiespielen viel besser, wenn ich direkt aus dem Hirn denken würde. Würdest du dir an den Darm anschließen? Oder so. Wir wissen, dass du da denkst. Ich möchte da kurz erwähnen, dass ich ja, der jetzt nicht so dieser Multiplayer-Gedönstyp bin, weil ich einfach auch nicht ehrgeizig genug bin für sowas. Ja, ich auch nicht, aber... Ne, dafür habe ich andere Dinge... egal. Die Singleplayer-Kampagne ist ein absoluter Knaller. Also es macht so einen Spaß, so geil, ist genau dieses richtige Niveau, wo du dann am Anfang kommst du relativ einfach durch, Story wird weitererzählt, dann wird es ein bisschen schwieriger, dann musst du ein paar Mal probieren und dann merkst du, so ist geil, ist total abwechslungsreich, du hast ein paar Missionen, wo du 2 verschiedene Wege wählen kannst, kann ich empfehlen, beim ersten Mal für die Menschen zu kämpfen, beim zweiten Mal Tosch und beim letzten Mal wesentlich lustiger ist das, wo man die die Würmer bekämpfen muss. Also weil die reden alle untereinander miteinander, das ist super lustig. Ich habe beides durch, großartig. Und das macht einen Spaß und die Story zwischendurch. Und du hast diese geilen Leute, mit denen du reden kannst. Kannst du mal Fernsehen gucken. Also was ich beim kurz rüberschauen bei der Story dann bisher gemerkt habe, ist, dass die auch mit mehr Augenzwinkern an viele Sachen rangehen, als dass ich das jetzt erwartet hätte, ganz ehrlich gesagt. Also wenn ich dann mir die Kantine oder sowas dort angucke, die Bar, wo die dann im Weltraum abhängen und dort ein gefaktes iPod-Commercial da oben im Fernseher läuft, wo da ein Terraner in Schatten zu sehen ist, der gerade herumhantiert und du dort Einheiten hast, die mit Arnold Schwarzenegger typischer Stimme und so weiter reden, das ist schon etwas, was ich hätte gedacht eigentlich, dass es dort in Anführungsstrichen ernsthafter eben abläuft, aber das muss natürlich nichts heißen, dass es jetzt so eine komplett alberne Story ist. Es war überraschend für mich. Es ist einfach ein geiler Stil, weil dieses Raumschiff ist ja komplett in diesem, ich weiß es nicht, was es für ein Stil ist, so ein bisschen so gotisch, so golden und so ein bisschen übertrieben, und die haben ja auch keine CD-Player oder MP3s, die haben eine Jukebox und die haben tatsächlich auch Plattenspieler. So, ne? Und du kannst auch Lost Viking kannst ja auch spielen. Mit Elvis Presley im Hintergrund. Ja, genau, und wie dieses Lied, A Zerg, A Shotgun, und Summer, großartig, so diese Hillbilly-Musik. Die Lieder sind super. Ja. Also ich meine, die sind echt geil. Wenn man sich die einfach mal anhört, so, das ist halt einfach so viel Liebe zum Detail auch. Sehe ich genauso. Auch irgendwie in der ersten, im Intro irgendwie wird ja, glaube ich, der Fernseher zerschossen und ab da hängt dann dieser Zettel, bitte nicht auf den Bildschirm schießen und so. Die haben ganz viel von diesem Zeugs, finde ich super. Hat mir auch gut gefallen. Ja, das schafft halt diese Bindung auch nochmal so ein bisschen. Selbst wenn du dich mit den vorangegangenen Charakteren vielleicht noch nicht so wirklich identifiziert hast, irgendwie so, es funktioniert einfach auch im zweiten Teil schon so. Du bist einfach dann auch schon sofort drinne irgendwie. Ich glaube, das ist aber auch wirklich, das macht es auch nochmal so nochmal aus. So. Es muss gar nicht so viel im Spiel oder im Spieldesign ändern. So. Das war ja auch gar nicht so wirklich der Einwurf. Das, was ich auch sehe, das Drumherum ist so ein bisschen geiler gemacht worden. Also die Missionsstruktur ist ja im Grunde so, du hast jetzt verschiedene Leute und die haben einzelne Stränge, denen du folgen kannst. Du kannst dann deinem Tosh folgen oder du kannst der Doktorin Hansen folgen oder du kannst dem Tychus folgen, und das führt dann langsam irgendwo hin. Ja. Super interessant. Also kannst du immer auswählen, wo mache ich jetzt weiter. Du verdienst damit Geld, damit kannst du deine Ausrüstung neu kaufen, kannst neue Research-Projekte starten. Da ist noch eine leichte Geschichte. Es hat so einen leichten Adventure-Charakter, den ich zwischendurch finde. Ja. Weil du kannst durch die ganzen Räume auf deinem Schiff laufen und überall anklicken und mit denen reden und die sagen dann irgendwie was. So, ich fand es zwar immer sehr lieb. Ich habe kein Mikro. Ich fand es zwar immer sehr wie Wing Command. Also du kommst von der Mission zurück und geil, jetzt erstmal mit allen reden, gucken, was sich entwickelt. Genau. Und manchmal sind da noch so geile Sachen wie, es gibt so eine ordentliche Schlägerei. Ich weiß nicht, ob du schon da bist. Ich bin durch. Okay, dann, also ich will jetzt auch nicht spoilern, so, aber so ein Moment, wo du denkst, oh cool, ja, das ist jetzt mal irgendwie, okay, holt dir jetzt ein bisschen was raus aus der Echtzeit-Engine. Finde ich gut. Ich freue mich tierisch auf die Zerg-Kampagne und auf die Protoss-Kampagne, weil das war auch schon bei StarCraft 1, finde ich, geil, diese komplett unterschiedlichen Rassen, die sich ja auch die andere Redensarten haben, die ganz andere Hierarchien haben. Das stelle ich mir in dieser Missionsstruktur mit diesem Rumgehen und mit Leuten reden sehr cool vor. Ja. Auch wenn ich mich echt frage, was bei Zerg zum Beispiel laufen wird, weil eigentlich, ich meine, da gibt's nur noch Kerrigan, Overmind gibt's nicht mehr und die anderen Zerg reden nicht. Also was, weißt du, was soll dann da passieren? Die sitzt dann da auf ihrem Bruthaufen und mutiert vor sich hin. Zwiegespräche über Kopf oder irgendwie so. Wahrscheinlich dauert das jetzt auch so lange, deswegen, weil sie sich das noch nicht ausgedacht haben. Scheiße, wie sollen wir das denn jetzt machen? Aber ja, kommt bald. Weiß ich nicht, vielleicht ist Heart of Swarm einfach, naja, das fände ich halt geil, wenn das auch wirklich dann im Prinzip ein anderes Gameplay verfolgt. Wenn das eben, weil die halt keine wirklich großen Charaktere haben, dass zum Beispiel es dort in der Singleplayer-Kampagne eher der Fall ist wie bei Master of Orange. Wo schicke ich meine Sporen hin? Weißt du, was ich meine? Also das heißt, wie besiedle ich das Ganze? Und also ich stelle mir das schon sehr geil vor, wenn die das so umsetzen würden, weil die Möglichkeiten haben sie. Mhm. Um jetzt ganz kurz einmal die Technik angehen, die haben ja auch wirklich unglaublich viel in den Editor gesteckt. Der neue World Map Editor, der war bei Brood War damals nett, man konnte echt viel mitmachen, und, aber jetzt, naja, schießen den Vogel eigentlich schon damit ab. Es gibt diesen Maschinima-Modus, wo du wirklich in der 3D-Welt und du hast ja alle Vorlagen, du kannst eigene Videos damit erstellen. Und da bin ich auch echt gespannt drauf, was da jetzt irgendwie in der nächsten Zeit rauskommt. Da spiele ich gerade mal eine Woche draußen so und das hatte mir Pepper dann auch noch kurz gezeigt vor ein paar Tagen. Dafür, dass das Spiel jetzt erst seit kurzem draußen ist, was mit diesem Editor schon gemacht werden konnte, da haben teilweise Leute dann ein Third-Person God of War Slasher-Modus draus gemacht, dass man rumlaufen kann, aus der Third-Person-Perspektive rumhauen kann. Da hat jemand einen Final Fantasy-rundenbasierten Kampf inklusive Kameraperspektiven und Positionen und sowas exakt nachgebaut und gezeigt, wie extrem stark dieser Editor ist, was man damit alles. Es gibt auch Battle Chess mit Zerg und Protoss-Einheiten. Das ist auch schon super. Weil die kämpfen auch miteinander so auf lustige Art. So haben sie alle Animationen scheinbar neu gemacht. Finde ich super. Die ersten sind, glaube ich, auch schon gesperrt worden irgendwie, so die ersten Maps. So. Because we can. Ja, sehr schön. Ja. Das war Jetzt, ich glaube, vor 2-3 Tagen ist das jetzt passiert, da wurden einfach nur Custom Maps gelöscht. Und Leute im Blizzard, im Battle.net-Forum haben doch gefragt, wieso macht ihr denn sowas? Und da war wirklich nur die Antwort, because we can. Das war es dann schon. Also das ist dann schon so. Ich persönlich glaube aber auch, also Blizzard wird jetzt nicht einfach, gerade Blizzard, die halt wirklich, als ein ihrer Macht Film korrumpiert, so ist es einfach. Na, es ist aber auch natürlich totale dann Macht wie korrumpiert in, dem total. In der Kampagne. Weißt genau du, das ist immer Kampagne. Das Risiko, wenn du so einen Tummelplatz hast mit dem Editor, wo du was machen kannst. Genau das gleiche ist passiert bei LittleBigPlanet oder bei Mod Nation Racers. Mhm. Was die Leute als erstes machen, ist natürlich rechtlich geschützte Properties sozusagen neu nachstellen. Ja. Also bei LittleBigPlanet, das erste, was alle Leute gemacht haben, Super Mario Level 1 und Sonic machen. Bei LittleBigPlanet, bei Mod Nation Racers hast du auf einmal alle Mario Kart Strecken drin gehabt mit Leuten, die aussehen wie Mario und Toad und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass da Blizzard bei aller Fanliebe und Freude da irgendwie einfach rechtlich sich da absichert. Worauf ich mich sehr, sehr stark freue ist, und ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, dass es draußen ist, aber mit der neuen Engine sozusagen, ne, also das Brood War wird auf jeden Fall in neuen Grafik kommen. Das heißt, du kannst ja wirklich komplett alles für jede Einheit erstellen. Die alten Einheiten gibt es ja sogar noch im Editor drin. Das heißt, es ist eigentlich nur, ich warte nur drauf, bis Brood War... von Fans aber dann ausgemacht, ja? Klar. Und ähnlich wie es damals auch bei Total Annihilation war, ein anderes Strategiespiel, da gab es auch eine riesen Community, die haben einfach komplett neue Einheiten erschaffen und eigene Editionen rausgebracht. Und das wird bei StarCraft auch so sein. Die werden wirklich dann, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwann tatsächlich die StarCraft 2 Aqua Edition, einfach nur, weil sich ein paar Leute hingesetzt haben und die Texturen ein bisschen verändern und dann geht's ab. Budi, du könntest ja Boot War machen. Ich müsste jetzt irgendwo einen Jingle eigentlich reintun. Will ich mal irgendwie so, also ich meine, hört sich vielleicht negativ an, aber soll es eigentlich gar nicht gemeint sein, wenn man so sagt, dass StarCraft 2 ist eigentlich recht massentauglich. So. Dafür, dass es eigentlich ja so ein bisschen so als Nerd oder Profispieler-Spiel immer so ein bisschen rausgetragen wird, finde ich, ist es eigentlich doch etwas für die ganze Masse. Und wo Blizzard, finde ich gerade jetzt auch bei StarCraft 2, sehr viel Wert drauf legt, noch größere Normalo-Spieler in Anführungsstrichen für sich zu gewinnen, indem sie es für Mac rausbringen, indem sie sagen, hier, wir können für die geringeren ausgestatteten PCs euch auch ein gutes Spielerlebnis noch irgendwo liefern und indem sie halt auch vielleicht auch sagen, irgendwann bringen wir es auch mal für die neueren Konsolen irgendwo raus. So, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ich würde kein StarCraft auf einer Konsole spielen. Also da würdest du nicht? Es wird funktionieren, glaube ich. Also das wär ein anderes Spiel. Es ist einfach so. Ja. Genauso wie damals mit der N64, Simon. Ja, ich wollte gerade sagen, es war ja auch nicht schlecht. Beim alten StarCraft war ja auch wirklich noch weniger... ohne Brood War war ja noch wenig zu machen. Da kannst du den Kopf schütteln, so viel du willst, Budi. Es ist komplizierter geworden, ob du es willst oder nicht. Du hast es vorhin selbst gesagt. Ja. Und StarCraft 1 war auch noch nicht das perfekte Spiel. Nicht umsonst haben sie, glaube ich, bis 11 Jahre danach noch gepatcht. Also so, das ist übrigens auch, okay, das ist auch ein Grund, weshalb so gut sich auf dem Markt verbreitet hat, weil die wirklich dafür gesorgt haben, die haben es nicht rausgebracht und drauf geschissen, so wie alle anderen Publisher, sondern die haben bis 11 Jahre nach dem Spielrelease noch gepatcht. Eben, das ist Blizzard sind die einzigen, die wirklich so viel dann noch nacharbeiten, was ein Spiel an. Ich glaube, von Diablo 2 ist irgendwie 8 Jahre später ein Patch rausgekommen. Also 8 Jahre nach Release vom Spiel immer noch ein offizielles Patch vom Hersteller. Und da siehst du einfach, was da noch mit drin hängt in dieser ganzen Geschichte, wie Blizzard da nochmal nacharbeitet, was das alles angeht. Aber was ich auch so krass fand, ist jetzt so speziell zum Release von StarCraft 2, ist, dass Blizzard ja eigentlich doch relativ unsicher war, in Anführungsstrichen, so ein bisschen, ob das jetzt wirklich so reinhaut, wie sie sich das vorstellen. Also ich meine, über 10 Jahre Entwicklungszeit, da hängt ja auch ein gewisses Maß an Geld ja auch irgendwo dran. Naja, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie 10 Jahre lang an StarCraft gebastelt haben. Nein, also dazwischen gab es ja schon so ein paar andere größere Titel, wo sie sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Wie zum Beispiel World of Warcraft. Zum Beispiel, ja. Nee, aber das ist halt so, der Samwise Didier, der Art Director, der meinte auch wirklich, naja, die haben schon immer, hatten sie den Wunsch, StarCraft zu machen, aber StarCraft Brood War war halt so ein großer Erfolg. Und wenn sie es dann machen wollten, dann wollten sie es auch gerne richtig machen. Und da waren aber halt, die größeren Titel halt dazwischen. Und du hattest mit, also StarCraft sollte ja mit StarCraft Ghost dann auch noch ein Spiel aus dem Universum bekommen, was dann nochmal die Brücke oder ein bisschen die Wartezeit Das haben sie jetzt geschlachtet. In 2001 angekündigt, glaube ich, 2006 wurde es dann endgültig gecancelt. Ja, warum? Also ich verstehe warum, weil es war einfach nicht gut genug, glaube ich, aber das sah so cool aus. Ich habe mich so drauf gefreut in diesem Universum. Ja, aber so als Ghost in der Zerg-Basis, wo alles mutiert und blutet und also schwitzt, würde ich gerne rumrennen. Blizzard sind einige der wenigen, die dann einfach, wenn sie wissen, irgendwas funktioniert nicht zu 100%, so wie sie es haben wollen, da auch ganz konsequent dann sagen, ich mag das nicht. Oder wir stellen das ein. Genauso von, also hatte ich gerade für ein paar Beiträge recherchiert, so von Vaporware, also Spiele, die lange entwickelt wurden, die rausgekommen sind. StarCraft Ghost zum Beispiel eins, aber ich bin auch über Warcraft Adventures zum Beispiel gestoßen, was ein Point-and-Click-Adventure dann gewesen ist mit so im Monkey Island 30 mit hochanimierten Sachen, hochqualitativ animiertem Zeug, was auch fast schon fertiggestellt war, ist auch mittlerweile, glaube ich, irgendwo auf einer, in Russland ist eine Version aufgetaucht, wo Leute das spielen können und die nicht weiter dann verfügbar ist, wo man denkt, hey, ein bisschen poliert dran, bringt es aus, gut ist, aber das Blizzard kann konsequent sagen, wir stellen das ein, egal wie das ist, und wir bringen nur Produkte raus, hinter denen wir zu 1000% stehen können. Blizzard ist wahrscheinlich so ein bisschen wie so eine Sekte. Ja, so stelle ich mir das vor. Ich habe nur mal von einem Kollegen gehört, der sich bei Blizzard beworben hat. Ich habe mich auch beworben, dass ich auf der Gamescom. Ja. Ja, das stimmt. Ist auch so ein bisschen sektisch. Sektisch. Kennst du unser Firmen-Credo? Du weißt schon, wofür Blizzard steht. Work, work. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Ich gehe dann mal. Na gut. Nee, aber das stimmt schon. Sie verfolgen natürlich ihre krasse Linie. Deshalb wegen der Konsolen jetzt nochmal. Die stört es ja eigentlich auch gar nicht so, dass sie damit ja auch einen relativ großen Markt so einfach mal so nebenbei lassen. So, ne, also man sieht es jetzt ja schon, dass es. Die bauen halt einfach ihre Marken auf. Das ist, sie sind nach wie vor auf dem PC-Markt, dann kommt noch Diablo 3 raus. Da gibt es vielleicht eher Chancen, auf den Konsolenmarkt zu gehen, jetzt als bei StarCraft meiner Meinung nach. Aber selbst wenn, die haben das noch nicht nötig. Weil jeder, der einen PC hat, der wird sich dann im Moment noch die Blizzard-Spiele holen, weil, naja, es ist irgendwie auch gewohnt. Was entwickeln die eigentlich so lange, frage ich mich. Was machen die sich selbst. Zeit? Quatsch. Ja. Du musst auch eben sagen, also dass Blizzard so gut auf dem PC eben funktioniert, verglichen mit, sagen wir jetzt, anderen Genres, ist einfach, dass sich so Strategie mit wenigen Ausnahmen wie in Halo Wars, was ja sich da gut versucht hat, da das Konzept auf eine Konsole umzusetzen, einfach es nicht die Alternativen für die richtigen Gamer des Genres dann angeht. Also Ego-Shooter kann ich jetzt bei aller Liebe zu Maus und Tastatur kann ich auch auf einer Konsole spielen, wenn ich es will. Ja. Ne? Und das sieht man auch an den Verkaufszahlen. Es ist halt auch wirklich der neue Markt für Ego-Shooter. Auch wenn alle jetzt meckern und sagen, ist trotzdem besser mit Maus. Ja, aber es ist auch cool, auf der Couch zu sitzen und permanent mit Leuten reden zu können, weil jeder ein Headset hat oder so. Also es gibt schon Vorteile bei der Konsole. Eben, aber auch niemand hat diesen... Halo Wars haben ja auch Spaß gemacht. Ja, aber da merkt man schon, dass das Maximum ist, was man aus der Konsole strategisch bedienbar rausholen kann. Klar, kannst du es komplizierter machen oder kannst du keine mehr bedienen. Niemand hat diesen Knoten jetzt gelöst, bis jetzt einfach... das Mittel zu finden, mit dem es auch wirklich perfekt funktioniert. Speziell bei einem Spiel wie StarCraft, was wirklich auf Hotkeys basiert und wo du wirklich dann diese Funktionen alle brauchst. Ich spiele ja auch keinen realistischen U-Boot-Simulator. Ja, aber stell dir vor, mit Kinect, weißt du? Also StarCraft mit Kinect, und machst so bum, bum, bum, bum, und kannst sie alle so schwupp. Ja, also dann hast du wieder alle Bodybuilder. So. Genau. Ja. Okay, ich wollte nochmal ganz kurz zurück auf deine Frage, was entwickeln die denn eigentlich die ganze Zeit gehen? Weil jetzt 18 Monate bis zur Zerg-Kampagne, die Dinger stehen irgendwie alle schon, die müssen doch eigentlich jetzt nur ihren einen Level-Editor nehmen und mal ein bisschen das Ding rausbauen. Ja. Da brauchst du nicht mit einem 500-Mann-Team da 18 Monate dran sitzen. Weißt du, ich glaube, es ist mehr das auch ist, eine strategische Entscheidung. Ich glaube auch, also da ist es eher die Marktwirtschaft dahinter, der Grund, warum die da jetzt so lange drauf warten wollen. Und wer weiß, vielleicht haben sie ja dann doch diese super tolle Überraschung, keine Ahnung was, und mit dem nächsten Titel, Heart of the Swarm, dann kommt da vielleicht nochmal was ganz Tolles, was wir uns alle nicht ahnen können. Wer weiß. Also was jetzt noch fehlt, sind diese beiden, also die Zerg und die Protoss Singleplayer-Kampagne. Der Multiplayer ist ja hier inkludiert. Und die Kendaga, die jetzt noch nicht offiziell angekündigt ist. Ja, es ist dann DLC Überraschungskonto. Ja. Wird dann angekündigt sozusagen auf der nächsten BlizzCon oder übernächsten, wenn die dann wieder irgendwas brauchen. Alle drehen ab. It's about time. Ja. Das Gameplay wirklich... Eine Einheit gegen eine andere Einheit, wenn du die einfach nur gegenüberstellen willst. Du hast bei Parabolt mitgearbeitet, du weißt, wie schwierig ein RTS in der Programmierung ist. Das ist ja schon durch. Ja, klar, also aber trotzdem. Und tatsächlich, also bei Parabolt, das war ja nur ein kleines Team, ne? Aber es gibt ja diese Taktiken, wo, das hat unser Obertester damals erzählt, wo du, das können die bei Blizzard ja noch zehnmal besser, das war so ein Mini-Entwicklerteam, wo du tatsächlich jede einzelne Einheit gegen jede andere kämpfen lässt. Du machst das nächtelang und nächtelang und nächtelang und dein Computer rechnet dir genau aus, wer, wann, wie, was, wo, und dann kannst du es super gut balancieren. Und mit so einem Riesenteam musst du es eigentlich irgendwie ach Gott, die können so lange machen, wie sie wollen. Ich frage mich einfach nur so, weil ich klar, na klar, ich war, ey, einen guten Level zu machen, das dauert Ewigkeiten. Das ist echt sauschwer. Und dass die Dinger wie ich so gut funktionieren, wie sie es dann tun, das ist schon eine Schweinearbeit. Nur, das ist doch ein Riesenteam. Ich will das jetzt mal genau wissen, was da eigentlich passiert. Lass mal anrufen. Frage und fragen. Ja, aber Gunnar ist weg und der ist der Einzige, der die Nummer hat. Ich kann ja mal kurz googeln. Hast du den Blended oder so, darf man wahrscheinlich nicht sagen. Nee, aber ich habe den Kollegen von Blizzard, glaube ich, nicht hier in der... Der hat ein Problem, ich blende nochmal. Okay. In der Liste. Weil der Uke gerade so gemeckert hat, was machen die eigentlich die ganze Zeit? Muss man vielleicht auch sagen, dass das, also Blizzard vielleicht auch schon jemand ist, die ja philosophietechnisch halt ihr Ding wirklich zu 100%, haben wir ja auch schon geklärt, abliefern wollen. Das war ja auch damals, ich weiß es noch, so war doch Bill Roper hat doch damals irgendwie StarCraft vorgestellt, lange bevor es dann rauskam, und da war das eben noch so ein bisschen blöd, genauso wie Warcraft 2, nur halt eben mit einem Weltallhintergrund und dann so ein paar Plattformen, und da haben sich ja alle aufgeregt. Ja. Und da haben sie wirklich den ganzen Scheiß komplett eingedampft und das Ganze neu entwickelt. Und das ist ja irgendwie auch, ich meine, 3D Realms macht sowas auch und sagt, ey, nee, wir fangen nochmal neu an, when it's done, und dann kommen sie nie fertig. Aber andere schaffen es dann halt so. Also da geht wahrscheinlich die Zeit hin. In dieses wirklich Qualitätssicherung, ist das wirklich cool oder haben wir nur Schiss, nochmal neu anzufangen und finden deswegen das jetzt toll? So. Command Conquer 4 ist ein gutes Beispiel. Komplett dumme Idee. Hätte irgendwann mal einer sagen müssen, ey Leute, die Basis in ein Fahrzeug zu packen, zerstört komplett das Command Conquer Feeling. Er hat keinen interessiert scheinbar, und deswegen ist das Spiel okay, aber komplett austauschbar. Könnte jedes andere Spiel sein. Ja. Und damit ist Command Conquer im Grunde tot, weil das Gefühl weg ist. Blizzard hat es damals aber auch so gemacht, dass mit der ersten Ankündigung von StarCraft gleichzeitig war die Ankündigung von Diablo da. Und dann ist natürlich alles in Richtung Diablo gegangen. Also das heißt, die ganze Kritik an StarCraft ist da auch wirklich untergegangen. Also das war ja nichts, wo sie halt ganz klar gesagt haben, so das kommt jetzt in 2 Jahren raus oder sowas. Na, sondern die sagen, halt, sowas gibt es halt. Eventuell wird es was Gutes geben. Ja, aber damals, nach Warcraft 2 und Diablo, haben sie quasi dann schon eine Erwartungshaltung gehabt. Da hieß es dann schon, okay, klar, ihr macht StarCraft, okay, bin ich gespannt, das muss schon was Originelles werden. Und dann haben sie nichts Originelles erst abgeliefert und haben dann halt Schelte gekriegt und haben sich davon aber aufgerabbelt und quasi alles neu entwickelt. Das sind halt so die, das sind, finde ich, diese, da kennt sich der Uwe wahrscheinlich auch besser aus, diese Break-Even, diese Punkte, die Windmühle, Point of No Return, wo man dann entweder entscheidet, okay, ey, wir ziehen das jetzt durch und scheißen drauf, dass es vielen Leuten nicht gefällt oder so. Oder wir sagen, okay, das war ein Schuss in den Ofen, wir gucken, was wir verwerten können und machen alles nochmal neu. Mhm. Und ich glaube, dass die auch immer noch, auch wenn StarCraft 2 ähnlich aussieht wie 1 und ähnlich funktioniert, haben die da wahrscheinlich auch viel rumprobiert und damit er gelöscht. Und ich denke, dass das natürlich auch Zeit frisst. Was ich einfach wirklich so, was mich wirklich freut, ist dieses Gefühl, das hatte ich bei der Beta schon ganz krass. Ich habe wirklich einfach nur noch Kopf aus und nur noch mich auf das Gameplay konzentriert. Das mag ich, das habe ich auch echt am Brood War immer so geliebt. Das war wirklich so diese totale Konzentration und dieses Flow-Gefühl, was man da dabei kriegen kann, weil ich das Ding auch eher so als, naja, Sportcharakter sehe. So. Ich weiß, was meine Hand und meine Hand-Augen-Kondition macht, und das sind meine Fehler, die ich hier mache, und wenn ich das besser beherrschen kann, werde ich auch gewinnen können, sowas in der Art. Mhm. Und dann, was halt auch grandios ist, was eine Kleinigkeit ist, was aber wenig Spiele bisher gemacht haben, zeigen die halt auch wirklich auf, ja, zur Sekunde so und so hast du die und die Einheit gebaut und der Gegner hat das zu dem Zeitpunkt gemacht. Und die Replay-Funktion und all das, klar, das ist alles nichts Revolutionäres mehr, das hat auch jedes RTS-Game inzwischen so, aber bei StarCraft ist das doch schon so, dass es halt auch forciert wird. So, man sagt halt auch so, hier, wenn du warst schlecht, mach dir nichts draus, hier, wär besser. Du, ich hab eine ganz gute Frage an dich. Ja. Wir sitzen hier gerade bei so einem Podcast und wir fragen uns, in Nordkorea ist es ja verboten, dass irgendwo in Korea ist es ja verboten, dass man in Spielen raucht. Ne? Aber dass man da raucht. Oh Gott, keine Ahnung, ist das so? Ja, weil wir fragen uns jetzt ja, der Taikis, ne? Taikis, der raucht ja wie wahnsinnig. Wie ist das denn da gemacht? Hat der da eine Banane im Mund oder einen Lutscher? Oder? Ich habe keine Ahnung. Okay. Okay, danke. Danke, Chris. Also, ja. Also Nordkorea ja sowieso nicht. Nee, da darf man ja gar nichts. Da darf man ja gar nichts. Wenn dann Südkorea, das Einzige, was ich weiß, was wir geändert haben für Südkorea, ist, dass das Blut teilweise weg ist oder schwarz ist. Okay, gut, ja. Das. Aber ob der jetzt da raucht oder nicht? Gut. Okay, gut. Dann ich danke vielmals und dann. Danke für die Auskunft. Wir sprechen uns später. Wir sprechen dann. Hau rein, tschüss. Tschüss. Link zum Podcast. Na klar. Dankeschön. Nein, tschüss. Schick ihm den nicht. Wenn du ihn den schickst, dann können wir jetzt nicht mehr über ihn lästern. Ihn lästern gar nicht. Guck, was für ein netter junger Mann. Nein, es war nur Spaß. Also nicht mehr gehört. So, also scheinbar raucht er da einfach. Ja, ich habe nur Korea. Gelesen, dass drei Sachen verboten sind und Korea. Aber du weißt doch ganz genau, dass er jetzt recherchiert und merkt, dass er doch eine Banane im Mund hat. Ja, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er da einfach... Er ruft vielleicht gleich nochmal zurück, aber ich glaube, das Drang ist, nach. Man muss es auch mal sagen, wer ist stärker, Blizzard oder Korea? Also ich glaube, da wird oder sich Blizzard... Oder will Budi was dazu sagen? Moment. Blizzard hat so eine starke Lobby, wahrscheinlich können sie sich dafür irgendwie einsetzen. Also, weißt du, aber China ist ja stärker als Blizzard, ne? Die haben ja schon für World of Warcraft oder so. China will jetzt den FC Liverpool aufkaufen, das werden sie mit Blizzard auch machen. Also wie gesagt, warten wir nochmal ab. Ja, das finde ich ziemlich lustig. Das finde ich auch sehr lustig. Was ich sagen wollte, die Casper, also das wirklich dieser Kult um StarCraft, diese Koreaner, die haben einen ganz, ganz, ganz großen Anteil dran. Und das weiß Blizzard halt auch. Blizzard Südkorea, weil die halt einfach so vollkommen durchgeknallt sind, was das Spiel angeht, dass da wirklich auch ein Großteil dieses ganzen Hypes überhaupt herkommt. Ich sag nur Flugzeug mit StarCraft-Werbung. Das gibt's nicht in Deutschland. Naja, also ich sag nur, ein großer doppelstöckiger Bus mit einem Ultra-Nerd drauf. Geklebt. Dann kommen da irgendwie so Mädels raus mit Mundschützen und Fahnen von einem Pro-Gamer raus. Und das war nur der Bus, der Fanbus war das. In San Francisco von einem Koreaner. Die haben den Bus eingeflogen. In San Francisco? Ja. Wow. Das war der Hammer. Er hat auch gewonnen. Aber es war trotzdem, es war echt, alter Schwede. Also nee, die sind echt wahnsinnig. Und ich finde das auch sehr sympathisch. Ich finde das sehr sympathisch, dass ein Land auch wirklich sagt so, ja, das ist ein Computerspiel, das ist Volkssport und wir füllen jetzt Hallen mit 120.000 Leuten, die sich halt alle Spiele angucken. Das ist großartig. Und wenn wir dafür ein Gesetz ändern müssen, dann tun wir es. Egal. Rauchen ist ab sofort erlaubt. Eben. Also wenn man raucht und gleichzeitig StarCraft spielt. Finde ich total gut, dass Blizzard sich auch für so sinnvolle Sachen einsetzt. Das ist das beste Beispiel, aber für kulturellen Einfluss von Videospielen. Gut, aber die andere Seite, absolut. Und das ist halt auch so, dass wissen ein paar Leute auf jeden Fall. Es gab jetzt auch im Vorfeld, gerade zu StarCraft 2 natürlich auch, naja, ziemlich starke Verhandlungen. Und zwar zwischen Blizzard und Südkorea. Blizzard und der Casper. Weil das Problem ist natürlich, Blizzard, das war immer so eine gegenseitige Beziehung. Blizzard wusste, dass das Spiel gerade so groß werden konnte, weil es, naja, auch sehr viele Raubkopien gab. Das, was Simon vorhin auch schon gesagt hat, man brauchte nur eine CD und dann konnte man es überall installieren und alle Leute konnten zusammenspielen. Das ist der Grund, warum StarCraft so groß geworden ist. In Korea gibt es halt zwei ganze TV-Sender, die alles darauf aufbauen, das Thema Gaming, aber eben auch gerade StarCraft halt zu zeigen. Mhm. So, und jetzt mit StarCraft 2 sieht es aber anders aus. Blizzard versucht, alle Rechte im Prinzip zurück zu sich nach Blizzard zu holen, sag ich mal. Auf ihre Server und so weiter und so fort. Ja, auf das Blizzard-Land. Gleich neben Googlanien. So, und sehr lustig, ne? Jetzt habe ich vollkommen meinen Faden verloren. Ja. Nein, Blizzard versucht jetzt alles wieder zu sich rüberzuholen. Genau, und da gab es wirklich... Was ja nur plausibel und was ja nur logisch eigentlich ist, weil es ist nach wie vor ein Produkt. Ja. Ne? Aber eigentlich ist es dann ja auch wiederum kein Produkt, weil ohne die Casper, ohne das Feedback aus Korea, wer weiß, wo StarCraft die Marke jetzt überhaupt wäre, ob sie überhaupt noch vorhanden wäre oder was weiß ich was. Und da gab es wirklich ellenlange Diskussionen und die Casper wollte das nicht erlauben. Die wollten nach wie vor ihre eigenen Ligen kreieren können und ihre eigenen Sender haben und ihre eigenen Übertragungsrechte. Und Blizzard hat halt gesagt, ja, aber es ist ja auch unser Spiel, lass mal da was machen. Also den aktuellen Stand habe ich nicht, aber ich weiß, dass es da wirklich harte Verhandlungen gab und auch wirklich so, dass beide Seiten gesagt haben, wir haben erstmal keinen Bock miteinander zu reden. So. Wie es jetzt letztendlich geworden ist, weiß ich nicht. Krisengipfel und politische Gespräche fast schon auf dem Niveau läuft es dann wohl. Naja, aber wie gesagt, das ist im Fußball ja nicht anders. So, wenn es hier in Deutschland um die Bundesliga geht, wer kauft sich die Rechte ein? Da werden Milliarden hin und her geschoben. Und gut, da werden vielleicht jetzt nicht Milliarden hin und her geschoben, aber das Prinzip ist das gleiche. Korea natürlich keine Leute, die mit dem virtuellen Paul Breitner dann spielen wollen selber. Na, also da hast du ja nicht die gleiche Problematik. Mikrofon. Aber wenn man dann nochmal, vielleicht auch nochmal auf die... Das ist ja auch auseinandergeschraubt. Gib's doch mal rüber, kurz. Und redet bitte weiter. Aber wenn man da vielleicht auch nochmal auf die Verkaufszahlen sich vielleicht auch nochmal ein bisschen bezieht, irgendwie so, jetzt in einigen Foren sieht man jetzt zum Beispiel auch die Vergleiche. StarCraft 2, der Verkauf in der ersten Woche in Bezug zu World of Warcraft Lich King zum Beispiel. World of Warcraft hat sich 2,4 Millionen Mal verkauft und StarCraft 1,5 bisher irgendwie so. Und ich weiß nicht, ob man das kann man das überhaupt vergleichen? Also ist StarCraft oder wird StarCraft 2 jetzt schon so der Erfolg werden, wie sie sich den vorstellen, irgendwie so, verkaufstechnisch? Puh, das weiß ich, also ich persönlich, vom Potenzial, keine Ahnung, weiß ich nicht. World of Warcraft ist halt auch einfach ein ganz anderer Schnack, das darf man eigentlich, das kann man mit Zahlen vergleichen, natürlich, klar, und das ist ja auch immer dieser tolle Vergleich, so von wegen, das ist ein Spiel und das ist ein anderes Spiel, vollkommen unterschiedliche Zielgruppen und so weiter und so fort, und da vergleicht man die Verkaufszahlen. Also da kann ich gar nicht zu sagen. Ich glaube schon, dass dass StarCraft 2 auch noch nach hinten raus sich verkaufen wird und das eben nicht so was Einmaliges ist. Mhm. Das glaube ich schon. Bei World of Warcraft ist es ja auch so, Lich King, ne, das ist halt auch eine Erweiterung gewesen. Ja. Darf man nicht vergessen. Das hatte schon eine riesengroße Fanbasis. Ähnlich wie es bei StarCraft jetzt ist. Aber die große Fanbasis von StarCraft ist halt die E-Sport-Basis, die Multiplayer-Basis. Und jetzt, die haben sich wahrscheinlich alle das geholt. Denke ich mal, oder ein Großteil hat sich auf jeden Fall von den Cracks geholt, aber wenn jetzt so langsam anfängt, ja, auch wieder Einsteiger finden heraus, wie gut dieses Spiel online eigentlich ist im Multiplayer, und es lohnt sich wirklich, weil das ein Spiel ist, was eben nicht nur, was ich 12 Stunden dauert oder 6 Stunden dauert oder sonstiges, sondern damit kann man halt auch, was ich, wenn man wirklich Bock drauf hat, die nächsten Jahre verbringen. Dann wird sich das auch noch weiter verkaufen, bin ich mir sicher. Ich hab mir verdammt nochmal Brood War jetzt vor 3 Jahren nochmal gekauft, einfach nur, weil meine alte Version irgendwann verschollen gegangen ist, und ich habe mir gedacht, ich kaufe mir Brood War nochmal. Etwas mehr als 9 Millionen Mal, glaube ich, bisher. Ich hab vorher nochmal nachgeguckt, 9 Millionen Mal hat sich, glaube ich, jetzt der erste verkauft, irgendwie so. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass der zweite Teil jetzt wahrscheinlich durch die Verbreitung nochmal ein bisschen vielleicht zulegen könnte, so, dann... Ja, wie gesagt, das sind Verkaufszahlen. Also, weiß ich wirklich nicht. Also, das ist für mich immer echt komplett sekundär, weil das Spiel wird schon Erfolg werden, bin ich mir ziemlich sicher. Es wäre schade, wenn es nicht so wäre. Also, keine Ahnung. Gut, das wäre das Einzige, wo ich jetzt dann noch Bedenken, also Bedenken in Sicht von der Industrie aus gesehen gehabt hätte, ob StarCraft 2 wirklich dann, sagen wir mal, so ein festgesetztes Ding wie StarCraft 1 da rauskegeln kann, was speziell den Multiplayer und diese die ganzen Ligenabläufe, die dort sind, dass es dort dann ersetzen kann, weil man stellt sich immer leichter vor, als es letzten Endes ist. Du kannst ja nicht einfach nur sagen, okay, ab sofort spielen alle StarCraft 2 in der Liga. Na, das sind Sachen gewachsen, da sind Voraussetzungen, die dann erfüllt werden müssen. Und wenn der Schritt dann auch noch zusätzlich gemacht werden kann, dass das StarCraft 2 irgendwann das Spiel dann ist, womit dann auch in Korea gespielt wird, womit in den Profiligen dann gespielt wird, dann... Das wird passieren, ganz ehrlich. Und jetzt mal ferner von der ganzen Politik, die dahinter steht, ferner von den ganzen Ligen, die existieren, es ist immer noch das Spiel, was entscheidend ist. Und das Spiel ist absolut E-Sport-tauglich. Es ist absolut sporttauglich. Das ist einfach nur unfassbar spannend und man kann sich da drin gegenseitig so niedermachen. Das macht wirklich Spaß. Das ist besser als ein blödes FIFA. Es ist spannender, es ist schwieriger, es erfordert wesentlich mehr Leistung, es zu spielen. Und das ist, naja, wenn es einen E-Sport-Titel gibt, dann ist es für mich aktuell StarCraft 2. Oder Quake Live. Aber es ist was anderes. Ja, da muss auch irgendwann mal ein gutes Neues kommen und nicht die... Als Shooter, ja. Ja, also nicht die anderen halbgaren Versuche, die mich da ranhalten konnten. Aber wie gesagt, das ist also, das darf man auch nicht unterschätzen. Uke ist das beste Beispiel. Das ist, naja, nicht jeder ist auch darauf getrimmt, ein Spiel so zu spielen, wie naja, ich es zum Beispiel spiele. Also Uke spielt ja nicht komplett anders als so ein normaler Mensch jetzt hier, nur weil er den Singleplayer gerne mag. Doch. Du bist auch nicht normal. Ich bin sowieso nicht normal, was das alles angeht, aber ich hätte auch richtig Bock auf StarCraft 2, wenn die ganze Strategiescheiße nicht wäre. Weil ich finde dieses Adventure-Zeug. Ja, nicht so viel. Und wenn die Augen größer wären, ne? Nein, aber ich finde diesen ganzen Adventure-Drumherum-Aufbau mit Sachen entscheiden, mit den Leuten reden und so weiter. Also bei Wing Commander, du hast es ja gut mit Wing Commander hier verglichen, dann Simon, ne? Also der StarCraft 2, der Singleplayer, wie er dort aufgebaut hat. Weil das, erzähl weiter. Weil das fand ich immer so faszinierend, wenn du dann wirklich so kleine Elemente hast, wo du an der Story was bauen kannst. Und ich bin einer, der echt sehr viele Adventures gespielt hat in der letzten Zeit. So, ich müsste mich wahrscheinlich dann mit der Strategiekomponente abfinden, damit ich den Singleplayer noch spiele. Aber es ist nicht so schlimm. Also es ist nicht so schlimm. Also ich meine, ich bin jetzt auch kein Strategie... Monster-Fan. Strategriechen-Fan. Aber... Griechen-Fan. Das weiß ich nicht, ich finde, das ist eigentlich ein guter Ausgleich. So. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich der Strategieteil unbedingt jetzt übermäßig auf mein Spielgefühl irgendwie ausgeht. Ne, ich glaube, als jemand, der Gregor kennt, wenn du jetzt mit einer Gruppe aus Protoss, Zerg und Terranern alle in Schulmädchenuniformen rumlaufen würdest, dann fändest du das total geil. Also, das ist so. Tut mir leid, was du gesagt hast, ich war gerade konzentriert in meine Gedanken. Du kannst es dir sogar so hinbauen. Du kannst einfach massiv fünf. Nee, aber das finde ich natürlich, das ist schon natürlich sehr anmaßend jetzt hier gerade. Ja? Da gibt es ja nochmal eine Mod für dich, so wie ich, wo die dann so Musicals aufführen. Nein, ich bin ja nicht nur ein Japanonerd, sondern ein Multinerd. Ja, also auch wenn die dann alle mal ihre eigenen Namen sagen, so wie Pokémon, dass man die so einsammeln kann. Ich hasse Pokémon. Tor, Mutalisk. Ultralisk. Es hört sich erschreckend ansprechend an, gerade momentan. Ja, siehst du? Wenn ich was selber gespielt habe in den letzten Jahren, also für mich privat und jetzt nicht für die Arbeit oder so, es waren es dann Grafik-Adventures in der Form. Na, und jetzt StarCraft 2 hat einfach ein sehr cooles Universum, was dann auch dann so den Sci-Fi-Fan und so weiter anspricht, und da hätte ich eben auch tierisch Bock drauf gehabt. Ich muss mich nur wieder damit abfinden, dass ich dann ein Genre spiele, wo ich jetzt nicht unbedingt privat damit... Alter, okay. Dir schreibe ich ein paar schlimme Texte, ja? Man muss StarCraft ja auch nicht so spielen, so penibel spielen. Man muss ja auch nicht alle Hotkeys kennen. Wenn man online spielen möchte und gegen andere spielen, dann sollte man das auf jeden Fall lernen, klar. Aber gerade mit Singleplayer, das Spiel bietet es ja auch an. Ne? Also das fragt ihn ja auch so nett, so ja, normal und hart und diesen Modus solltest du nur auswählen, wenn du schon ein Veteran bist. Nerd. Ne? Also das ist... Genau. Also, ja, verschiedene Modi, meine ich. Ja. Also will eigentlich nicht so gerne. Das wäre ein geiler Mod. Möchte eigentlich nicht. Ich habe Migräne-Mod. Ja. Falsches Spiel gekauft. Das Spiel muss mich überzeugen. Ja, das ist so dieser Nintendo, wo sich das dann von selber spielt. So, oh ja, musst du zugucken und kannst dich freuen. Genau. Aber wenn du die Grafikleistung runterdrehst auf niedrig oder normal, so, dann sieht es auch fast so aus wie so ein Point-and-Click-Adventure aus. Stimmt, von oben. So Dragon 90er Quest. Jahren, so. Mhm. Ja, ihr habt schon lange keine Point-and-Click-Adventure mehr gespielt. Nein, der Dragon Quest-Modus, den kannst du einschalten. Wo dass du nur von oben dann alles siehst. Auch in den Cutscenes und so weiter. Nee. Nee. Und nein, Point-and-Click-Adventure geht ja halt auch nicht, ne? Weil die Anforderungen nicht auf so kleinen PCs wie meinem funktionieren, aber StarCraft 2 schon. Da sollten sich manche Entwickler mal Gedanken drüber machen, finde ich. So ein bisschen. Ja, mal sehen, was bei rumkommt. Also mein Rechner ist leider zu schwach, um das Spiel darauf spielen zu können, dass es auch vernünftig ausschaut. Und ich weiß nicht, ob ich mir ein Nintendo Wii-Spiel antun will auf dem PC. Hydralisk! Wir kriegen ihn noch. Ja, zwei Wochen später, lass mich in Ruhe, ich muss hier noch meine Zergs auf. Ich hab das Gefühl, wir müssen so langsam aufhören, oder? Overlord, ja, ich glaub, Overlord. Wir haben ja fast schon alle wichtigen Themen. Nee, wir haben ja eigentlich schon, ja, die alles, was... Und wenn man bedenkt, wir haben eigentlich quasi nur über ein Spiel gequatscht, jetzt hier so seit knapp etwas über einer Stunde oder eine Stunde 15 Minuten, zeigt einfach schon, dass selbst StarCraft 2 so ein Spiel gewesen ist, auf das wir hier alle gewartet haben, dem wir uns hier alle auch dann wirklich gewidmet haben auf die eine oder andere Art und auch wirklich ein Spiel ist, was ja Potenzial hat, sich darüber auch ohne Ende auszutauschen. Das ist ein Gesprächsthema, was jetzt interessant ist, das ist ein Gesprächsthema, was immer wieder dann interessant wird, wenn dann die nächsten Kampagnen dann kommen. Also aktuell ja, also für die Leute, die es dann letzten Endes nicht mitbekommen hatten, eben das Spiel, was rausgekommen ist, da fehlt eben noch zwei Drittel von der Story, also vom Singleplayer. Man weiß es nicht, ob da was fehlt. Ne? Es kann durchaus sein, die nächsten, dass du, ja, du spielst ja gar mit den Terranern im Singleplayer oder die Geschichte und dann, du konntest schon einen kleinen Vorgeschmack haben, glaube ich, auf die Zerg, oder? Da gab es so ein, zwei Missionen. Protoss. Also so, dass du mit denen schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommst, aber wenn du den Singleplayer dann weitermachen willst, ob die Geschichte dann parallel erzählt wird, was danach gemacht wird, das kommt dann ja innerhalb von, ja, ich weiß, was ist der Abstand jetzt hier? Gibt es konkrete Daten, wann die nächsten Parts kommen? Ende des Jahres kommt Harvest of Swarm und Ende 2011. Ende des Jahres schon? Ende des Jahres? Nein, es gibt noch keine genauen, Entschuldigung, ich habe kein Mikro. So, es gibt noch keine genauen Daten, weil die noch nicht bekannt geworden sind, aber es heißt... irgendwie Ende dieses Jahres soll bestenfalls noch Heart of the Swarm kommen, die Söll-Kampagne, aber erst Ende nächsten Jahres, was auch heißt, also soll Protoss kommen, was auch heißt, dass irgendwie vielleicht Zerg sich verspäten kann bis März. Ich hätte jetzt gedacht, ich hatte irgendwie gehört. Also ja, ich warte heute noch auf Half-Life 2 Episode 3, also mal sehen. Ja, ich denke auch nicht, dass das eingehalten wird. Also glaube ich auch nicht. Aber es gibt noch keine genauen Zahlen. Das heißt halt, Ende 2011 ist das Ding dann fertig, also mit allen dreien. Komplett fertig, okay. Achso, für mich hätte sich also so das habe ich gelesen. So, ich weiß nicht, ob so verstanden, als ob dann erst die nächste Episode kommt. Aber nee, da kommt die dritte dann, das die Protoss. Ich habe mich ja gefragt, wieso brauchen die so lange? Aber gut, dann ist es ja in Ordnung. Ich finde aber schon, dass die lange brauchen. Auch trotzdem, ja, guck mal, nur mal angenommen, was ich nicht glaube, dass Ende dieses Jahres dann Zerg rauskommt, dann brauchen die ein Jahr für Protoss. Also das ist irgendwie, es ist ja wirklich ein Map-Editor und dann die Zwischensequenzen halt und das noch lokalisieren und gut ist so. Der Zeitabstand ist wahrscheinlich der Abstand, der gerade so nötig ist, damit du dich nicht schlecht fühlst, dass du wieder Vollpreis dafür bezahlst. Ja. Genau abgestimmt. Dass du dann sagen kannst, ja, jetzt lohnt sich's wieder. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, das ist wieder ein neues Spiel, was ich kaufe. Wobei, da muss man ja auch sagen, was StarCraft 2 jetzt angeht, die haben jetzt auch nicht 70 Euro dafür verlangt, wie andere Publisher es getan haben, sondern sie haben halt gesagt, ja, okay, 12 Jahre. Und ich meine, man kriegt ja schon echt viel dafür jetzt für die 40 Euro, oder nicht? 40 Euro? Nein, du hättest ruhig weiterhin. Ich wollte nur zustimmen, 40 Euro ist saugeil. Also das ist wirklich... Wow, ey, da zahle ich gerne. Preis. Ja, das ist so echt. Ja, okay, das ist ein Preis für. Man hat lange genug gewartet und alles, aber die hätten es auch locker. Ey, 20 Euro teurer wäre kein Problem. Es hätte sich wahrscheinlich nicht eine Person beschwert oder weniger gekauft, glaube ich. Und sie haben es trotzdem cool günstig gemacht. Ja, 40 Euro ist typisches, eigentlich das gewohnte PC-Preisgefüge, was du über die Jahre her kanntest, aber da das jetzt auf die Konsolen hingewandert ist, dass es normal ist, dass du 60, 70 Euro für ein neues Modern Warfare oder so bezahlst, dann so ein Titel von einem Kaliber wie StarCraft 2 für 40 Euro wirkt so, Ist Activision, ne? Also die Activision-Spiele gehen sich mehr oder weniger eigentlich in die höheren Preisregionen, wenn man sich das mal so anguckt. Ne? Also schon. Konsolenspiele vor. Ja, aber wie gesagt, auf der anderen Seite, als PC-Spiel hat man ja wieder anderes Umfeld etc. und so weiter und so fort. Plus irgendwie, es gab ja im Vorfeld auch noch die große Diskussion wegen den Privatnamen. Das heißt, ne, wenn man sich dann wenn man sich fürs Battle.net anmelden musste, dann gab es ja noch diesen Zirkus von wegen, da muss man seinen normalen Namen angeben. Das war bei der Beta schon so, dass sie es da versucht haben durchzudrücken. Dass du in den Foren dann machen musst, dass du mit deinem Realnamen nur noch in den Blizzard-Foren posten kannst. Genau. Dann alle. Und der Grund dafür war ganz klar. Und das sind halt die tollen neuen Social-Network-Geschichten. Ja, klar. Weißt du, spiel ein Spiel und poste es direkt danach irgendwie auf Facebook, du gewonnen hast oder verloren hast. Das ist wirklich so, das Feature kann man ja jetzt anwählen. Das ist so. Mhm. Ich finde es erschreckend, dass Facebook auch schon wirklich im Spiel angekommen ist. Ja, naja, ey, ist egal. Facebook, also das sind so Sachen, die sickern immer mehr in die Spiele durch. Du kannst auch bei vielen PlayStation 3-Spielen zum Beispiel sagen, dass sie automatisch twittern, wenn du einen gewissen Level erreicht hast. Du kannst deinen Twitter-Account in Uncharted 2 dann einbauen, sozusagen deine Login-Daten, und dann twittert deine PS3 automatisch, wenn du den Level geschafft hast. Und den Ansatz kann ich nachvollziehen. Dort ist natürlich dann ungewohnt für einen normalen Gamer eben, dass es gleich hier wieder auf diese Social Networking hingeht. Aber ich kann es verstehen, warum Blizzard dann das macht und warum viele Hersteller dann auch diese Integration mit Facebook dann einfach haben wollen. Uns geht es ja hier nicht viel anders, was unsere Produktion hier angeht. Facebook ist eben auch wichtig. Nee. Ich finde, man sollte so eine Farmville-Mod bauen für StarCraft. Die wird es geben, hundertprozentig. da sehe ich auch so selbstgebaute Flash-Animationen. StarCraft. Was hast du denn gemacht mit dem Mikro? Das werde ich sowieso rausschneiden müssen. Dann vielleicht hast du so. Also, kurze Erklärung: Ukes Mikrofon knackt ganz bedenklich. Wahrscheinlich hast du viel zu viel reingesabbert. Anscheinend. Irgendwas. Ja, aber gut, da muss ich nochmal ein. Aber 40 Euro waren es nicht eigentlich angedacht 60 Euro oder sind es nicht auch 60 Euro, wenn ich irgendwo unten. Echt? Wenn ich es runterlade? Ja. Okay. Eben für so eine Version, die auch Mac und PC dann funktioniert, wo du dann nicht separat kaufen musst, wo du draußen auf der Packung sagst, cool. Ja, super. Dafür ist das natürlich nicht schlecht. Naja, aber abschließend könnte man sagen, wir sind alle angenehm überrascht von StarCraft 2, sind froh, dass es da absolut ist. Absolut. Und Ukes Mikrofon explodiert gleich. Dieser Berg dort steht im Weg. Das hat der. Ja. Da ist dein Felsbrock, da ist dein. Ja. Ja, wer es kapiert, guckt zu viel auf YouTube dann rum, wenn ihr wieder kennt. Nee, aber wie du schon gesagt hast eben, wir haben uns echt wirklich ausführlich über StarCraft 2 jetzt hier unterhalten. Und ich meine, es war für uns, also Simon hat es verpasst, weil er einen Tacken später gekommen ist, aber wir haben am Anfang schon gesagt, wir hatten wieder mal natürlich nach der Podcast-Pause, sozusagen, die wir jetzt im Sommer hier hatten, was der Westen.de und was unsere Game One-Sachen da betrifft, wieder ein bisschen Redebedarf, was es angeht. Und StarCraft 2 ist das perfekte Einstiegsthema, was das gewesen ist. Und das Sommerpause wäre das perfekte Thema gewesen. Entschuldigung. Das könnte was sein, wenn der Game One Podcast wieder richtig losgeht. Das war gar nicht Game One hier. Hast gar nicht mitbekommen. Ich hab umsonst hier gesessen. Nein, ich hab verstanden, der Westen. Ja, ist ja auch ganz okay. Ist ja auch ganz okay. Ja. Kann man ja auch mal machen. Ja. Einmal im Jahr. War das erste Mal im Übrigen, habe ich ja schon gesagt. Ja. Ja, und du warst so gut, dass dir keiner mehr folgen kann. Was ist denn dieses Dir wird keiner mehr folgen jetzt können. Du hast jetzt verbrannte Erde hinterlassen. Also alles kaputt gemacht. Nee, aber ich finde, also danke, dass ihr alle nochmal hier zusammengekommen seid, dass wir nochmal einfach, ja, dieses große und wichtige Gaming-Thema wie StarCraft 2 auch in angemessener Runde immer besprechen konnten einfach, weil ich glaube, diese Begeisterung, wir reden ja trotzdem über Spiel, ne? Nur haben wir jetzt eben nochmal ein paar Mikros mit dazu gehalten, dass diese Begeisterung auch mal eingefangen werden kann. Und wir werden dann eben, ja, für derwesten.de irgendwann nochmal in Zukunft auf jeden Fall wieder zusammentreten, wenn sich da wieder mal ein Thema anbietet. Game One technisch werden wir dann in bald absehbarer Zeit dann wieder schauen, dass wir da einen Plauschangriff zustande bekommen zu diesem einen oder jedem anderen Thema, wie zum Beispiel Sommerpause. Ne? Oder StarCraft. Oder StarCraft. Mhm. Ja. Ach, ich schneide einfach die Parts mit Nicole raus und dann. Nein, ganz gemein. Ne? Machen wir es einmal so und einmal so. Ja. Oh, Podcast. Die besten Editionen. Ja. Aber ich werde da noch zeitig dann ankündigen, wenn da Game One und derwesten.de technisch da was podcastmäßig dann weitergeht. Ich würde mich hierhin jetzt erstmal dann gerne verabschieden von allen, wir sind ja noch im zeitlich einigermaßen passablen Rahmen mit so knapp 90 Minuten für einen Cast. Da sind wir ja auch ganz andere Größen gewohnt. Für das Thema auch vor allem, ne? Also na gut, okay, du musst ja auch sagen, es war ein Spiel, Leute, was wir jetzt besprochen haben. Ja, gut, nein, es ist ja so, das ist ja erst der erste Teil. Teil 2 kommt dann Weihnachten und Teil 3 kommt dann Ende nächsten Jahres. Oh ja, nee, ja, logisch. Super. Ich kann die anderen Casts als DLC dann anbieten, passend zu den Spielen. Genau. Das kann dann, ja, danke Blizzard, da habt ihr mir mehr Themen gebracht, als ich erwartet hätte. Sehr, sehr gut. Nee, dann, ich verabschiede mich jetzt dann auf diesen Fall schon mal und endlich, dann können wir endlich reden. Ja, tschüss Gregor, danke, ne? Ja, tschüss Gregor. Danke. Ja. Tschüss Gregor. Vielen Dank euch allen. Ich gehe jetzt zum Back einen Kuchen. Ja? Nee. Ach so. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Sieht so dumm aus, Gregor. Ja, hab ich auch die ganze Zeit gedacht. Mischung Was aus. Denn? Du siehst aus wie eine Mischung aus Hallo Spencer und hier der Typ von Airwolf. Oh, Ernest Borgnine? Wieso, genau. Machen wir mal so einen DJ oder Domian. Genau. Hallo, wen habe ich in der Leitung? Wen habe ich in der Leitung? Kannst du mir mal erzählen, was dein Problem ist? Ich habe 20. Aber das bilde ich mir vielleicht auch nur ein.